1. Dezember. Weihnachtslied von Theodor Storm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Weihnachtslied von Theodor Storm. Vom Himmel in die tiefsten Klüfte ein milder Stern herniederlacht, vom Tannenwalde steigen Düfte und hauchen durch die Winterlüfte, und kerzenhelle wird die Nacht. Mir ist das Herz so froh erschrocken, das ist die liebe Weihnachtszeit. Ich höre fernher Kirchenglocken mich lieblich heimatlich verlocken in märchenstille Herrlichkeit. Ein frommer Zauber hält mich wieder, anbetend, staunend muß ich stehen, es sinkt auf meine Augenlider ein goldner Kindertraum hernieder. Ich fühl's, ein Wunder ist geschehen. Ende von Weihnachtslied von Theodor Storm. Gelesen von Hokus Pokus. Zweiter Dezember. Einleitung aus »Das goldene Weihnachtsbuch« von Hugo Elm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Einleitung aus »Das goldene Weihnachtsbuch« von Hugo Elm. Wenn der Dezember mit seinem Halbwinterwetter herangezogen kommt, um dem altersgrauen Greise Winter die Wege zum Einzug zu bereiten, wenn es uns zu viel ist, draußen in der Natur die kahlen Bäume ohne prangenden Laubschmuck oder die zum Himmel strebende nackten Triebe der entlaubten Sträucher zu betrachten, wenn der eisige Nordwind mit seinem Schneegestöber uns zu verstehen gibt, dass der König Winter sein eisig-diamantenes Zepter in schrankenloser Freiheit gebraucht und mit seinem allgewaltigen Zauberstabe die treibende und belebende Kraft, welche trotz des Laubfalles da draußen auf Flur und Feld doch noch nicht ganz untätig gewesen war, jetzt in die innersten Räume ihrer Wunderwerkstätte zurückgetrieben hat. Da beginnt bei der leuchtenden Lampe jenes wunderbare, mit keinem bezeichnenden Ausdrucke zu belegende Leben im Hause, in der Familie. Die Weihnachtszeit mit ihrem geheimnisvollen Zauber rückt näher und näher, der Familientisch wird zur Arbeitsstätte des Hauses und die gruseligen Geschichten und die wunderbaren Märchen und Sagen mit ihrem Spuk- und Schreckensgestalten sind die unzertrennlichen Beigaben nach getaner Arbeit oder verkürzen dieselbe. Müssen wir diese Beobachtung schon an uns, die wir doch durch die höhere geistige Ausbildung auf einer ganz anderen Stufe der Anschauung der heidnischen Völker vor tausenden von Jahren stehen, machen, so ist es nicht zu verwundern, wenn unsere Urahnen, welche entschieden mehr mit und in der Natur verkehrten, als unser modernes Leben es uns zulässt, die winterlichen Vorgänge da draußen in Wald und Heide, auf den Bergen und in der Talschlucht zu Göttern, göttlichen oder übernatürlichen Wesen umwandelten. Kann man es zum Beispiel unseren nordisch-germanischen Vorfahren verdenken, wenn sie sich den Winter als einen kaltherzigen Riesen, voll Hinterlist, als einen entschiedenen Feind des Lebens und geborenen Widersacher, der von ihnen als gut und segnend anerkannten Götter betrachteten? Sehr bezeichnend ist die Vorstellung von seiner Tätigkeit, wie sie uns die nordisch-deutsche Mythologie wiedergibt. Nach jenen Anschauungen spiegelt er den guten Göttern vor, er wolle sie durch Erbauung einer mächtigen Burg vor anderen feindseligen Riesen beschützen. Die guten, nichtsahnenden Götter willigen ein, und der Riese verspricht in 3 Halbjahren die Burg mit seinem Pferde Svadilfari, das ist der eisführende Nordwind, herzustellen, unter der Bedingung, dass ihm die Götter Sonne, Mond und die schöne Freya, das ist die milde Jahreszeit, als Baulohn überantworten. Hierauf beginnt der Riese seine Arbeit und fördert sie, so daß der Eispalast mehr und mehr seiner Vollendung entgegengeht. Noch zur rechten Zeit erkennen die Götter, daß damit das Verderben der Welt und der Götter hereinbreche, denn sie sehen ein, daß fortan Nacht und Winter auf der alstern erstarrten, finsteren Erde herrschen würden. Sie bereuen ihr Versprechen, sehen aber ein, daß sie in Gutem nichts auszurichten vermögen. Sie beschließen daher, den Kampf mit dem Riesen aufzunehmen. Loki, der listigste und verschlagenste unter den Göttern, wird zu Rate gezogen und ihm die Überlistung des gewaltigen Reifriesen übertragen. Zunächst muss der Bau unterbrochen und der die Mauersteine herbeischaffende Hengst Svadilfari unschädlich gemacht werden. Loki verwandelt sich deshalb ebenfalls in ein Pferd. Als dies Svadilfari aus dem Walde kommen sieht, will er mit ihm spielen, und da die Stricke, womit er gefesselt ist, daran hindern, so zerreißt er diese und jagt dem anderen Pferde, das bereits eine große Strecke voraus ist, eine ganze Nacht hindurch nach. Dem Winterriesen ist nunmehr unmöglich, in dieser Nacht die Eisburg weiterzubauen, da ihm Svadilfari keine Bausteine zuführt. Er gerät darüber in gewaltigen Zorn, aber die Götter rufen nunmehr Thor, den Gott des Gewitters, zur Hilfe. Der zersprengt mit seinem Mjölner, dem Donnerkeil, die bald vollendete Eisburg, und gleichzeitig kommt Freya, die warme Jahreszeit, zurück, und mit ihr erwacht auch sofort die Natur aus ihrem Winterschlafe, so dass der Winter sich geprellt sieht und zornesschnaubend von dannen fährt. So wie sie sich den Winter als göttliches Wesen vorstellten, so verehrten sie auch die Sonne als einen Gott, der, wie wir aus der vorhergehenden Erzählung gesehen haben, beim Bauen des Winterriesen denselben als Baulohn gegeben ist. Um diese Zeit jenes sagenhaften Kampfes ist die dunkelste Zeit des Jahres, in der den einfachen Naturvölkern alles Leben zu starren, alle Säfte zu stocken und die Erde selbst der Haft der Winterriesen verfallen schien. Die Sonne erschien ihnen auf dem tiefsten Standpunkte angekommen zu sein und auszuruhen. In dieser Zeit feierten sowohl unsere nordischen Völker als auch verschiedene andere Völker ihre meisten Feste. So feierten die Inder zur Zeit der Sonnenwende ihr Pongol, was sich am besten als das Fest der Götterdämmerung und Freude übersetzen lässt. Die Phönizier ließen ihren Sonnengott um die Wintersonnenwende schlafen und feierten sein Aufwachen mit einer Menge von Festen und Opfern gegen Ende des Dezember. Die Bewohner von Vorderasien begingen ebenfalls um diese Zeit zur Feier des gehemmten und nunmehr wieder in Freiheit sich befindenden Sonnenlaufs ihre Feste, indem sie dem Moloch große Feuer anzündeten und dem Baal, Bel oder Belus, ihre Opfer darbrachten. Ebenso wurde in Ägypten der Anfang des erneuten Sonnenlaufes durch ein Fest gefeiert, bei dem nach ihren Annahmen der ägyptische Sonnengott Osiris geboren wurde. Die Römer feierten ebenfalls um diese Zeit vom 24. November an vor der 30 Tage ein Fest der Freude und Ruhe und nannten es Brumalia, vom lateinischen Bruma, das ist die Zeit der Wintersonnenwende. Das Fest erreichte seine Höhe mit den Saturnalien, deren Feier vom 17. bis 23. Dezember stattfand. Saturn oder Kronos war der Gott der Zeit, unter dem nach den Anschauungen der Römer das goldene Zeitalter geblüht. In jenem goldenen Zeitalter blieben die Menschen fortwährend jung, kraftvoll und gesund, sie lebten schuldfrei, sorglos und stets glückselig, gleich den unsterblichen Göttern, und ihr endlicher Tod bestand in einem sanften Einschlummern oder in einem schmerzlosen Wechsel der leiblichen Hülle, die sie mit einer unvergänglichen vertauschten. Gerechtigkeit waltete überall, Vertrauen, Liebe und Frömmigkeit. Die Habe war vor Dieben gesichert, Schlösser, Riegel, Türen und Grenzsteine gab es nicht. Krieg tobte nirgends über die friedlichen Fluren, welche die heiteren, freien und mit keinem Kummer belasteten Menschen nicht einmal anzupflanzen brauchten. Denn ein ewiger Frühling prangte über die Erde ausgespannt. Der Acker trug alle Früchte, ungepflegt und ohne Arbeit der Hände, verschwenderisch einem wie dem anderen. Zum Gedächtnis an diesen paradiesischen Zustand wurden diese Saturnalien gefeiert. Mit der Sonnenwende und dem eigentlichen am 25. Dezember stattfindenden Sonnenfeste wollte man alle Last des alten Jahres vergessen und so leben, als sei das goldene Zeitalter wieder erschienen. Das Verhältnis zwischen Herr und Sklave wurde aufgehoben. Der Sklave erschien mit dem Zeichen der Freiheit, mit dem Hute auf dem Kopfe und setzte sich zur Zeit der Mahlzeit an die Tische des Herrn und ließ sich von ihm bedienen. An den Festtagen des Strenae und Sigillaria und besonders an dem letzten Tag der Saturnalien, der deswegen auch Juvenalis, das ist Tag der Jugend hieß, spielte und scherzte man mit den Knaben, welche man während der übrigen Jahreszeit nur insofern beachtete, als sie nützliche Staatslieder zu werden versprachen. Die Kinder wurden gleichzeitig reichlich beschenkt und erhielten kleine Götterbilder aus Gold, Silber, Wachs und Erde, außerdem Nüsse zum Spielen, Honig und einen in der Form eines Kindes gebackenen Kuchen zur Erinnerung an die alles verschlingende Zeit, die nach der Sage ihre eigenen Kinder verzehre. Das uralte Tempelgebäude des Saturn am Fuße des Kapitols zu Rom wurde mit Lichtern verziert und machte man sich außerdem auch Lichter gegenseitig zum Geschenk. Gleichzeitig mit den Saturnalien verbanden die Römer den sogenannten Mithrasdienst. Mithras war der Sonnengott der Perser und wurde der 25. Dezember als dessen Geburtstag gefeiert. Die Römer lernten die geheimnisvolle morgenländische Sage dieses Licht- oder Sonnengottes im Jahre 67 vor Christus durch gefangene Seeräuber kennen. Das Eigentümliche des Gottesdienstes wirkte sehr auf die Römer ein und setzte man seinen Geburtstag auf den 25. Dezember fest. Der geheimnisvolle Dienst selbst wurde in Grotten vorgenommen, in denen an den Wänden die Stellung der Gestirne, die verschiedenen Zonen, die Fixsterne und Planeten, die Zeichen des Tierkreises, die Elemente usw. abbildlich angebracht waren. Aus jenen Zeiten mag auch das mächtige Steinbild stammen, welches in den Katakomben aufgefunden wurde und die Geburt des Sonnengottes Mithra darstellt. Am Lager des neugeborenen Gottes stehen ein Ochse und ein Esel. Das Feiern aller jener Feste um die Zeit der Wintersonnenwende entsprang bei allen Völkern des Altertums aus dem Verlangen, dass doch bald wieder die alles erquickende und erwärmende Sonne wiederkehren möge. Aber nicht nur in den Tropengegenden Asiens war dies der Fall, sondern in noch viel erhöhterem Maße im Norden Europas, in der die strenge Winternacht in noch weit fühlbarerer Weise auftritt. Die nordischen Völker feierten ihr Sonnenfest aber nicht in der Zeit um Ende Dezember, sondern zu Anfang Februar mit der sogenannten Midwintersnatten, der Midwintersnacht, welche auch Hökenatten, Geiersnacht oder Modernatten, Mutternacht genannt wurde. In dieser Zeit fand das große Julfest statt. Es wurde gefeiert zu Ende des alten und zu Anfang des neuen Jahres und galt die Festlichkeit selbst dem Sonnengott Freier und seiner Gattin Freya. Das Wort Jul dürfte am besten mit Umrollung übersetzt werden. Es dürfte also mit Jul des Jahres Umrollung bezeichnet werden. Wie sich das Rad wendet, so kehrt die Sonne zurück. Auf den aufgefundenen Runenstäben ist das Julzeichen stets durch ein Rad vertreten. Bevor das Fest überhaupt gefeiert wurde, ging demselben eine Vorbereitung voraus, welche mit Anfang des Winters, 11. November, begann. Auf den Höhen flammten dann überall die Feuerscheine zum dunklen Nachthimmel, um damit auf die immer wiederkehrende Neugeburt des Sonnenlichts hinzudeuten. Am Julfestabend selbst versammelten sich in einer dazu bestimmten großen Halle die Lehnsmänner und der König. Während draußen auf den Höhen die Julfeuer emporloderten, erleuchteten mächtige Kienspäne in den Wänden die mit Waffen aller Art festlich geschmückte Halle. Reise Sänger ließen mit Hafenbegleitung ihre Heldenlieder erschallen, unterdes den um die mächtigen Tische gruppierten Lehnsmänner von Jungfrauen das Getränk kredenzt wurde. Das dem Sonnengotte freie, geheiligte Tier, ein großer Eber, ward in den Saal gebracht, und die Lehnsmänner schwuren, die Hände dabei auf die Rückenborsten des Tieres legend, dem König neue Treue. Bei Gelegenheit dieser Zusammenkünfte und überall im Lande warf man sich gegenseitig wohlverhüllte und verpackte Gegenstände in die Häuser, was wohl an das jetzt noch geheimnisvoll verhüllte, aber dennoch wiederkehrende Sonnenlicht erinnern sollte. Vor den Häusern der Feiernden prangte der grüne Sohn des Waldes, der Tannenbaum, als Festschmuck, ebenso beschenkte man sich gegenseitig mit Äpfeln und Nüssen. Der König Sigurd Thorsson verlegte diese Festfeier, als er das Christentum angenommen hatte, von der wirklichen Festzeit Anfang Februar auf Weihnachten. Es wurde von da ab allgemein Brauch und begann man den Anfang des neuen Jahres mit Weihnachten. In den heidnisch-germanischen Anschauungen begegnen wir überall dem Gedanken, dass das neue Frühlingsleben aus dem Winter entspringe, ebenso wie der Tag seinen Ursprung in der Nacht zu suchen habe. Darum rechneten die Germanen bei Zeitbestimmungen auch nicht nach Tagen, sondern nach Nächten. Als besonders wichtig galten die Nächte vom 25. Dezember bis 6. Januar, welche allgemein die 12 heiligen Nächte genannt wurden. In diesen 12 Nächten durfte nichts rund gehen. Spinnen und Fahren musste deshalb ganz ausgesetzt werden. Der Aberglaube fügte diesen Bräuchen noch andere hinzu. So durfte man nicht dreschen, backen noch waschen. Man sollte den Zaun nicht mit Wäsche bekleiden, weil man sonst den Kirchhof bekleiden würde. Auf dem Rocken durfte kein Flachs bleiben, weil sonst die Zwerge kommen und ihn abspinnen. Außerdem kommen auch die Motten in das gesponnene Garn und so weiter. Von den Germanen wurden diese 12 Nächte die Wie-Nächte genannt, das heißt geheiligte, geweihte Nächte, von dem althochdeutschen Worte Wie gleich heilig. Wie wir schon oben sahen, verlegten die nordischen Könige, als sie das Christentum angenommen hatten,

»Ich komme«, sagt der Händler, und kurzbeinig will er die Kellertreppe emporsteigen. Aber die Frau ist schon bei ihm, hält ihn beim Arm fest und sagt, »Du bleibst. Lässt du von deinem Eigensinn nicht ab, so gehe ich hinauf. Erinnere dich an dein schweres Husten heute Nacht. Aber für ein Geschäft, und sei es auch nur ein eingebildetes, vergisst du Frau und Kind und opferst deine Lungen. Ich gehe.« »Da nenn ihm aber alle Sorten, die wir auf Lager haben. Die Preise rufe ich dir nach.« »Gut«, sagt die Frau und steigt zur Gasse auf. Natürlich sieht sie mich gleich. »Frau Kohlenhändlerin«, rufe ich, »ergebenen Gruß, nur eine Schaufel Kohle, gleich hier in den Kübel. Ich führe sie selbst nach Hause, eine Schaufel von der schlechtesten. Ich bezahle sie natürlich voll, aber nicht gleich, nicht gleich.« Was für ein Glockenklang sind die beiden Worte, »nicht gleich«. Und wie sinnverwirrend mischen sie sich mit dem Abendläuten, das eben vom nahen Kirchturm zu hören ist. »Was will er also haben?« ruft der Händler. »Nichts«, ruft die Frau zurück. »Es ist ja nichts. Ich sehe nichts. Ich höre nichts. Nur 6 Uhr läutet es, und wir schließen. Ungeheuer ist die Kälte. Morgen werden wir wahrscheinlich noch viel Arbeit haben.« Sie sieht nichts und hört nichts. Aber dennoch löst sie das Schürzenband und versucht, mich mit der Schürze fortzuwehen. Leider gelingt es. Alle Vorzüge eines guten Reittieres hat mein Kübel, Widerstandskraft hat er nicht. Zu leicht ist er. Eine Frauenschürze jagt ihm die Beine vom Boden. »Du Böse«, rufe ich noch zurück, während sie zum Geschäft sich wendend, halb verächtlich, halb befriedigt mit der Hand in die Luft schlägt. »Du Böse! Um eine Schaufel von der schlechtesten habe ich gebeten, und du hast sie mir nicht gegeben.« Und damit steige ich in die Regionen der Eisgebirge und verliere mich auf Nimmerwiedersehen. Ende von Der Kübelreiter von Franz Kafka. Dezember. Bald kommt das Christkind. Aus die Tour nach Kinder im Winter. Von Ida Birn Schädler. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Bald kommt das Christkind. Aus die Tour nach Kinder im Winter. Von Ida Birn Schädler. Draußen blies ein kalter Wind. In der Kinderstube war es warm und gemütlich. Das Schwesterlein schlief im Korbwagen. Werner stand daneben und guckte zu. Von Zeit zu Zeit lachte er auf. Marianne, die mit Lotti Kleider für die Papierpüppchen schnitt, winkte ihm, dass sie das Schwesterlein nicht wecke. »Ich tue es nicht wecken«, flüsterte Wernermann. »Ich lache nur ein bisschen, wenn die Fliege wiederkommt. Sieh einmal, Marianne.« Um das Schwesterleins Gesicht summte eine große Fliege und setzte sich auf das winzige Näschen. Das zog sich kraus, als ob das Schwesterlein niesen müsste. Dann fuhr die kleine Faust über das Näschen, und die Fliege flog ärgerlich brummend fort. Das Schwesterlein aber schlief ruhig weiter. Wie die drei dastanden und in den Korbwagen guckten, stürmte Hans zur Türe herein. »Wisst ihr was? Was Wundervolles! In 23 Tagen ist Weihnacht! In 23 Tagen!« Marianne und Lotti sahen sich an. Seit man hier im Winterhause wohnte, hatte man ja schon immer das heimlich frohe Gefühl von Weihnacht. Aber wie nun Hans sagte, in 23 Tagen, da war es, als käme man der Herrlichkeit um einen ganzen Ruck näher. Lotti fasste Werner und tanzte jauchzend mit ihm in der Stube herum. So musste das Schwesterlein denn doch erwachen. Es machte die Augen weit auf und zappelte mit den Armen. »Du, in 23 Tagen ist Weihnacht«, rief Werner in den Korbwagen hinein. »Verstehst du?« Hans lachte. »Wernermann, tu nicht so großartig. Du weißt ja selber nicht, wie viel 23 Tage sind.« »Doch, das weiß ich gut. Ein Tag ist, wenn man aufsteht. Und 23 Tage ist, wenn man vielmal aufsteht. Und dann kommt Weihnacht.« Lotti aber lief ins Schlafzimmer, um an ihr und an Mariannes Bett mit Kreide 23 lange Striche zu zeichnen. »Oder ich mache mir 24, Sophie. Dann kann ich heute Abend schon einen auswischen.« Marianne war am Wagen des Schwesterleins stehen geblieben. Es hatte seinen wollenen Hasen erwischt und schlug ihn auf das Deckbettchen, dass die kleine Schelle klingelte. »Wie sonderbar«, dachte Marianne, »gar nichts weiß es noch von Weihnachten und kann sich kein bisschen darauf freuen. Dann aber kamen ihr selbst so viel Weihnachtsgedanken, dass sie rasch an den Tisch ging und ihre Papierpuppen zusammenpackte. »Zum Spielen habe ich jetzt keine Zeit mehr«, sagte sie zu Lotti, als diese wieder eintrat. »Denk, bis alle Weihnachtsarbeiten fertig sind.« Die Turnachkinder hatten immer sehr viele Leute zu beschenken. So wurde jetzt am Abend bei der Lampe mit aller Macht gestrickt und gestickt, geschnitten und gekleistert. Hans, der an seinem Nebentische hübsche Schachteln pappte, hatte um seine Arbeit eine ganze Mauer von Büchern aufgebaut. Jedes Mal, wenn Mama vorbeiging, erhob er einen Lärm. »Mama, Mama, nicht! Bitte tu den Kopf weg!« Die arme Mama wusste gar nicht mehr, wohin sich wenden. Denn Marianne arbeitete ebenfalls hinter einer Schanze aus zwei aufgestellten Teebrettern, die jeden Augenblick umstürzten. »Oh, Mama, nicht hersehen!« Und Lotti schrie zum Vergnügen mit, obgleich sie an den Pulswärmen für Ulrich war. Das Buchzeichen für Daniel hatte ihr Marianne schon zugeschnitten. Onkel Alfred hatte sich ausdrücklich ein Geschenk von seinen beiden Nichten erbeten. »Hört«, hatte er gesagt, »für den Ritterdienst, den ich euch tat bei der fürchterlichen Hippenbäckerin, erwarte ich irgendwas Gesticktes, etwa eine Schärpe, die ich sonntags tragen könnte.« »Ach, Onkel«, lachte Lotti, aber sie machte sich dann mit Eifer an den Tintenwischer, dessen Zeichnung Marianne entworfen hatte und der nun mit Blau und Gold ausgenäht wurde. Das war das Hübscheste und Interessanteste bei den Weihnachtsarbeiten, sich die Stoffe und Farben, die Muster und Verzierungen selber auszudenken. Hans suchte in drei Läden, bis er das richtige mattgraue, starke Papier fand, aus dem er für Marianne zwei Buchanbände machen wollte. Sie wurden zugeschnitten und gefaltet, dann besann sich Hans über die Ausschmückung und kam auf die hübsche Idee, einen Kreis zu ziehen und dahin einen Steinschiff zu malen, mit großen weißen Segeln, rotem Steuer und blauem Wasser. Das wurde sorgfältig mit Tusch und Farbe ausgeführt und dann gefirnest. Für Lotti hatte eine kleine Wandtafel mit Gestell gearbeitet, die sie vor ihre Papierpuppenschule stellen konnte. »Nobel«, sagte Ulrich, als Hans ihm den Einband zeigte, und Hans nahm sich vor, Ulrich ein Notizbuch zu schenken mit ähnlicher Ausstattung, ringsum eine farbige Borte und in der Mitte die Namenszüge in Schwarz und Gold. Marianne war auch beim Buchbinder gewesen und hatte weiße Karten gekauft, die sie geschickt mit kleinen Kränzen und Sträußen aus winzigen Blümchen beklebte. Sie hatte im Sommer allerlei gesammelt, Augentrost, Vergissmeinnicht, Guldenkraut, Klee, feine Gräser und Moose. Den verblichenen Blumen gab sie mit dem Pinsel wieder etwas Farbe. Die Karten sahen sehr niedlich aus und waren für die Großmama bestimmt, welche kurze Briefe darauf schreiben konnte. So herrschte eine große Geschäftigkeit unter den Turnachkindern, ein Hin und Her mit Stickern und Farbkästen, mit Leim und Schere. Werner wollte auch etwas tun. Er warf das Leimglas um und zerschnitt Lottis Seidenfaden. Da gab ihm Mama einen mit Wachs gesteiften Bindfaden und große Glasperlen, damit er für Balbine ein Armband machen konnte. Aber der ungeschickte Bub ließ die Perlen fallen und lief immer wieder zu Marianne, dass sie ihm helfe. »Wenn ich doch keine Zeit habe«, wehrte sich Marianne. Sie hatte ein Täschchen für Mama angefangen, eine etwas zu große Arbeit. Wann sollte sie fertig werden? Um 7:30 musste sie immer ins Bett. »Weißt du, Lotti«, flüsterte Marianne leise, damit der kleine Werner nichts ausplaudern könne, »heute Abend geht Mama ins Konzert und da bleibe ich auf. Ich glaube, das darf man schon einmal, weil es eine Weihnachtsarbeit ist.« Wirklich zog sich Marianne, als sie abend mit Lotti ins Schlafzimmer kam, nicht aus. Sie hatte, ohne dass es Sophie und Balbine bemerkten, statt dem Wachslicht die alte kleine Küchenlampe mitgenommen und setzte sich mit ihrer Stickerei hin. »Du hättest eigentlich auch zu tun«, sagte sie. »Du könntest in dem Nadelbüchlein für Sophie weitersticken.« »Oh«, gähnte Lotti in ihrem Bett, »das wird schon noch fertig. Arbeiten mag ich nicht mehr, aber ich will dir eine Geschichte erzählen.« Sie besann sich. »Ich will dir Jorinde und Joringel erzählen.« »Nein«, sagte Marianne, »das ist so schrecklich traurig.« »Ja, und eigentlich weiß ich es auch gar nicht mehr recht. Aber das Rumpelstilzchen.« »Also«, sagte Marianne. »Es war einmal ein Müller«, fing Lotti an, »der sagte zum König, er habe eine Tochter, die Gold spinnen könne aus Stroh. Da ließ der König die Tochter auf das Schloss holen und gab ihr ein Bund Stroh, dass sie daraus Gold spinne. Aber die Müllers Tochter weinte, weil sie das gar nicht konnte.« »Und da«, fragte Marianne, »weiter. Du wirst doch nicht schon einschlafen.« »Nein, bewahre«, versicherte Lotti, »ich bin noch ganz wach.« Und da kam ein graues Männlein und fragte die Tochter, warum sie weine, und sagte, er wolle ihr das Stroh zu Gold spinnen, wenn sie ihm ihr Halsband gebe. Und da spann es das, da spann es das. »Das Männlein«, half Marianne, während sie einen neuen Faden nahm. »Das Männlein«, sagte Lotti nach, aber weiter fuhr sie nicht. »Lotti, das soll jetzt die ganze Geschichte vom Rumpelstilzchen sein?« rief Marianne. Da drehte sich Lotti noch einmal und sagte, »Oh, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.« »Ach, Lotti«, erwiderte Marianne, »du machst alles durcheinander, das gehört erst in den Schluss. aber Lotti war bereits eingeschlafen. Da erzählte sich Marianne in Gedanken selber weiter, wie der König immer mehr Gold wollte und wie er die Müllerstochter heiratete und dieses dem grauen Männlein ihr erstes Kind geben sollte, wenn sie nicht erraten konnte, wie das Männlein hieß. Aber ihr Bote hörte dann im Walde, wie das Männlein den Spruch sang, und sie durfte ihr Kind behalten. Es war ganz still im Zimmer. Marianne stickte fleißig. Die eine Ecke wollte sie fertigbringen durchaus. Sie konnte ihre Augen schon zwingen, offen zu bleiben. Jetzt schlug es draußen auf der Turm 8:30. Drüben überm Hof in dem großen Hause brannten Lichter. Andere Leute arbeiteten also auch noch. Marianne fuhr zusammen. War sie jetzt eingeschlafen? Nein, das durfte sie nicht. Sie rückte zurecht und stichelte weiter. Die Lampe leuchtete, aber auch schlecht. Marianne schraubte den Docht höher. Sie dachte, um sich wach zu halten, an das Rumpelstilzchen, wie es nachts in dem Walde beim Feuer auf- und abtanzte. Oh, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Marianne sah das Feuer. Ein grauer Dunst stieg davon auf und erfüllte alles. Und Marianne hatte nicht mehr das Täschchen in der Hand, sondern Stroh, und das sollte zu Gold werden. Aber Marianne konnte die Hände nicht bewegen, und vorher das Rumpelstilzchen hörte nicht auf, seine seltsamen Sprünge zu machen. Dann kam auch die Müllers Tochter und nahm Marianne das Stroh aus den Händen. Oder war es Sophie, die ihr half, sich auszuziehen? Marianne strengte sich an, die Augen aufzumachen, um zu sehen, wo sie eigentlich war, im Walde bei dem Rumpelstilzchen oder in ihrem Zimmer. Aber als sie fühlte, dass sie im Bette lag, vergingen ihr alle Gedanken. Am anderen Morgen wusste sie gar nicht, wie das gestern zugegangen war. »Ja, Marianne«, sagte Mama, »seltsam ist es zugegangen. Wie Sophie hereinkam um 9 Uhr, war das ganze Zimmer erfüllt von dicken, gräulichen Lampenrauch, und du lagst eingeschlafen am Tisch. Wenn du die Lampe umgestoßen hättest, Sophie hat dich dann ins Bett gebracht. Du hast es gut gemeint, Marianne, aber tu so etwas nie wieder. Du sollst schlafen nachts, nicht sticken. Weit bist du auch nicht gekommen, wie mir scheint.« »Nein, Mama«, gestand Marianne beschämt. Wie freudig überrascht war sie am Abend, als sie die beiden unteren Ecken an ihrer Arbeit fertig fand. Wer hatte geholfen? »Das Rumpelstilzchen vielleicht«, sagte Sophie. »Wenn es versteht, aus Stroh Gold zu spinnen, wird es wohl auch den Kreuzstich können.« Marianne erfuhr nie, wer sich der Arbeit angenommen, aber mit dem Rumpelstilzchen wurde sie noch oft geneckt, und das Täschchen hieß, solange es Mama hatte, das Rumpelstilzchen. Am Tage nach Mariannes verunglückten Aufbleiben war St. Nikolaus. In der Gegend, wo Großmama aufgewachsen, feierte man den Nikolaustag. Großmama hatte diese Sitte beibehalten und bereitete jedes Jahr den Turnachkindern eine kleine Festfreude, einen Vorgeschmack von Weihnacht. Lotte und Werner standen erwartend am Fenster und sprachen vom Christkind. Werner hatte heute auf der Schwelle einen faden Goldflitter gefunden. »Werner, da ist das Christkind vorbeigegangen«, hatte Sophie gesagt. »Sei nur ja ganz brav. Es ist jetzt oft in der Nähe.« Der Kleine sah mit Lotti hinaus. »Ich guck recht, Lotti, dann sehe ich es vielleicht fliegen. Es hat ein silbernes Kleid, Geld und goldene Haare.« Lotti nickte. »Wenn man es wirklich einmal sehen könnte mit seinen schimmernden Flügeln und dem Stern auf der Stirne. Nur einen Augenblick. In der Schule hatten gestern ein paar Kinder gesagt, es gebe kein Christkind.« »Mama«, war Lotti heimgekommen. »Es ist aber so schön, das vom Christkind. Ich glaube doch, dass es eins gibt.« »Ja, Lotti, glaub das nur«, hatte Mama geantwortet. So spähte denn Lotti mit dem kleinen Bruder zum dunklen Himmel hinauf. Plötzlich aber läutete es draußen. Es war Großmama Friederike, die den Nikolaus brachte. Auf einem mit weißem Tuch bedeckten Brette lagen 4 schöne braungelbe Nikolausmänner, aus mürbem Teig gebacken, mit Rosinenaugen und einer Rute aus weißem Zucker. Über den Nikolausmännern lagen 4 grüne Tannenzweige. Jedes Jahr wurden die gebackenen Männer mit Jubel empfangen. Mama musste immer wieder erzählen, wie einst bei Großmama, als diese noch klein war, ein wirklicher lebendiger Nikolaus gekommen sei, mit langem Bart und Pelzrock und einer großen Rute, über dem Rücken ein Sack mit Nüssen und Äpfeln. Aber die kleinen Mädchen und Buben im Haus hatten sich so gefürchtet und so entsetzlich geschrien, dass das nächste Mal dann, statt des lebendigen Nikolaus, kleine Nikolausmänner aus Kuchendeck gekommen seien. »Ich mag auch lieber nur einen kleinen«, sagte Werner und sah seinen Nikolaus zärtlich an, nachdem er ihm ein Stück vom Bein abgebissen und das rechte Rosinenauge herausgeklaubt hatte. Hans aber hielt die Tannenzweige über die Lampe, so dass die Nadeln leise zu knistern begannen und durch den ganzen Raum ein feiner, lieblicher Duft zog, der Duft des Christbaums. »Weihnacht, Weihnacht«, riefen die Kinder und liefen ihre Tannenzweige schwingend durch das Haus zu Ulrich hinunter, zu Papa und wieder hinauf. »Weihnacht, Weihnacht«, drangen sie zum Schwesterlein ins Zimmer, damit die Kleine ebenfalls den Tannenduft atme. »Nächstes Jahr bekommst du auch einen Nikolaus«, rief Lotti. »Mum, mam, bam«, machte die Kleine, und lachte die Geschwister zufrieden an, als ob sie sagen wollte, »Ja, ja, ich kann schon noch warten.« Näher und näher rückte Weihnacht heran. Bereits 15 Striche hatten Marianne und Lotte an ihren Betten ausgewischt. Die Tage waren jetzt ganz mit Weihnachtsgedanken erfüllt. Schon früh am Morgen, wenn es fast noch dunkel war, begannen die Kinder ihre Lieder zu lernen. Mama nebenan hörte zu und half. Marianne war immer die Erste. »Mama«, rief sie leise, »schläfst du noch?« »Nein«, antwortete Mama. »Kann ich aufsagen?« Und sie begann. »O, du lieber heilger frommer Christ, der für uns Kinder gekommen ist, damit wir sollen gut und rein und rechte Kinder Gottes sein.« Die zwei ersten Strophen konnte sie schon. Nun sprach Mama ihr die dritte vor. »O, du lieber heilger frommer Christ, weil heute dein Geburtstag ist, drum ist auf Erden weit und breit bei allen Kindern frohe Zeit.« Dann kam Lotte an die Reihe. Während sie ihr Lied aufsagte, blieb Marianne aufrecht sitzen und sprach leise mit. »Wenn die Weihnachtsglocken klingen, wenn die Engel Gottes singen.« Wie ahnungsvoll das war. Draußen fing der Straßenlärm an, man hörte die Wagen rasseln. Der Bäckerjunge und der Briefträger läuteten am Hause. Es ging wie alle Tage im Jahr, und doch fühlte man in sich innen, dass jetzt eine besondere Zeit war, eine ganz einzig schöne Zeit. Hans, der oben schlief, sagte seine Weihnachtsverse am Abend zuvor, bevor man die Lampe anzündete. Mama lehrte ihm ein Stück aus dem Weihnachtsevangelium. Und es waren Hirten auf den Feldern bei den Hürden, die hüteten des Nachts die Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volke widerfahren wird, denn heute ist der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend.« Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrschern, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen in Wohlgefallen. Mama erzählte dann den Kindern noch weiter, wie die Hirten das Jesukind gefunden im Stall zu Bethlehem und wie die Könige kamen, ihm Geschenke zu bringen. Das hörte sich so schön und feierlich an in der Abenddämmerung. Am Mittwoch der letzten Woche kam das Backen. Mama und Balbine hatten schon am Abend vorher Mehl, Zucker und Eier, Zitronat, Zimmet und Mandeln abgewogen. »Heut Nachmittag dürfte helfen«, rief Sophie den Kindern nach, als sie zur Schule gingen. Der würzige Geruch aus der Küche und die freudige Ungeduld verfolgte die drei bis in die Unterrichtsstunden hinein. Dass Lotti nicht recht aufpasste und nach allen Seiten mitteilte, es werde heute zu Hause gebacken, war nicht erstaunlich. Sie musste sogar ein bisschen in den Winkel stehen. Aber Hans, ein Bub und ein Fünfklässler, zweimal gab er im Rechnen eine falsche Antwort, weil er an die Verzierung seiner Lebkuchen dachte. Herr Altschmidt runzelte die Stirn. »Was ist denn heute mit dem Turnach?« Erst behauptet er, wenn 9 Maurer zur Arbeit 3 Tage haben, so müssen 18 Maurer 6 Tage haben. Und jetzt kann er nicht einmal 135 durch 15 teilen. Ich möchte wirklich wissen, wo seine Gedanken sind. Hans wurde feuerrot. Es wäre doch geradezu entsetzlich, wenn Herr Altschmidt und die Buben errieten, an was er gedacht hatte. Das ganze Jahr müsste er in der Klasse der Zuckerbäcker heißen. Mit Gewalt verscheuchte er den Zitronat und die Mandeln aus dem Kopfe und strengte sich an, die folgenden Rechnungsaufgaben richtig zu lösen. Die ganze Familie, Papa ausgenommen, war nachmittags in der Küche beschäftigt. Lotte stand mit aufgestülpten Ärmeln an der Schüssel mit warmem Wasser, in dem die Mandeln geschält wurden. Hoppla, da sprang wieder eine über Lotte weg. Eine ganz kleine Krumme, die durfte man essen. »Mama, der Backtag ist doch zu nett«, rief Lotte einmal über das andere. Mama strich mit Balbine den Lebkuchenteig auf große Oblaten, worauf Hans und Marianne die Ausschmückung vornahmen. Es wurden aus Zitronat und geschnittenen Mandeln Sterne, Halbmonde, Buchstaben und Blumen gebildet, immer künstlicher, bis Mama zur Eile trieb. Die Springerlein mussten ja auch noch gemacht werden. Da kamen die hübschen Formen, in die man den Teig drückte, die Ente, der Hase und das Obstkörbchen, das Dampfschiff und die Windmühle. Und auch Kaiser Karl war da mit Krone, ein Tiroler und eine Frau, die ein Taufkind trug. Es ging sehr munter und laut zu mit Rühren und Klopfen, mit »Ei, wie fein« und »O weh, jetzt ist dem Kaiser Karl der Kopf weg.« Werner arbeitete an einem niedrigen Stuhl. Er war voll Mehlstab wie ein Müller, und schrecklich viel Mehl knetete er in seinen Teig, der allmählich zu einem festen grauen Klumpen wurde. Höchst befriedigt drückte ihn aber Werner zuletzt in die Schwanenform hinein. »Den hab ich gemacht«, rief er strahlend. »Den schenke ich Sophie, und dem Papa mache ich ein Dampfschiff.« Ende von »Bald kommt das Christkind« aus »Die Turnachkinder im Winter« von Ida Bin Schädler, aufgenommen von Elli, November 2009. 5. Dezember. Der Geburtstag des Herrn und die Entstehung des Christfestes in der christlichen Kirche. Aus Das goldene Weihnachtsbuch von Hugo Elm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Geburtstag des Herrn und die Entstehung des Christfestes in der christlichen Kirche. Aus Das goldene Weihnachtsbuch von Hugo Elm. Es ist eine eigentümliche Wahrnehmung, dass man bei bedeutenden Persönlichkeiten des Menschengeschlechts zunächst nach einer Reihe von Jahren zunächst den Todestag des Mannes feiert und meist erst dann nach dem Geburtstage forscht. So ist es heute und so verhielt es sich vor Jahrhunderten. Als der Herr und Heiland Jesus Christus aus dem Menschenleben ausgetreten und in seine himmlische Heimat übergetreten war, stand den ersten Christen nur der Mann Jesus mit seinen beglückenden und beseligenden Ideen vor ihnen. Ihre Aufgabe suchten sie darin, die völkerbeglückenden Ideen mehr und mehr in Aufnahme zu bringen, und über diesem Beginnen vergaß man ganz und gar das Kind Jesus. Später feierte man sein Tauffest, der mit demselben seine öffentliche Wirksamkeit begonnen. In der Erinnerung an die Erlösung des Gottessohnes, welche er den Bekümmerten und Mühseligen gebracht hatte, waren sie noch so vertieft, dass ein großer Teil der ersten Christen annahm, Christo sei das Göttliche überhaupt in der Taufe erst von seinem himmlischen Vater mitgeteilt worden und der Mensch Jesus sei nur die Vermittlung zwischen Himmel und Erde gewesen. Zum Andenken hieran feierten diese ägyptischen Christen das Fest der Erscheinung Christi, die Epiphania, und zwar nach unserer Zeitrechnung am 6. Januar. Diese christliche Sekte nannte sich nach ihrem Stifter Basilides die Basilidianer. Um diese Zeit feierten die Ägypter, ähnlich den Völkerschaften, die wir bereits im ersten Kapitel nannten, das Freudenfest der neuen Geburt der Sonne. Die Basilidianer setzten nun dem alten Feste ein neues, christliches entgegen, und dies war das Fest der Erscheinung Christi. Auch den neuen Christen sollte das Fest der neu aufgegangenen Sonne sein, aber nicht derjenigen Sonne, welche fest auf ihrem Stand seit dem Beginn der Welt haftet, sondern der geistigen, in Christo gefundenen Sonne. Das Fest der Epiphania fand sehr bald allgemeinen Eingang in die übrigen christlichen Gemeinden und Sekten des Morgenlandes und wurde eben nur als Tauffest Christi gefeiert, an dem dem Menschen Jesus die göttliche Kraft des Himmels übergeströmt sei. Die Kirche und die Vertreter derselben im Abendlande konnten aber sich mit dieser Ansicht nicht einverstanden erklären, sondern versuchten die Taufe und die Geburt des erhabenen Religionsstifters zeitlich auseinanderfallen zu lassen, da man einem Teil der christlichen Gemeinde das Epiphaniasfest nicht nehmen wollte, so ließ man es als Tauffest des Mannes Christus weiter gelten, verlegte aber den Geburtstag des Herrn auf den 25. Dezember. Warum sie gerade den 25. Dezember wählten, dürfte aus den Angaben des ersten Kapitels so ziemlich erhellen. Das Christentum breitete sich unter den abendländischen Völkern durch seine innere Wahrhaftigkeit und seinen tief sittlichen Gehalt in genau der Weise aus, die Christus in prophetischer Weise bereits in seinem Gleichnis vom Senfkorn angedeutet hatte. Bei allen den Völkerschaften, in denen es Eingang fand, wurden um jene Zeit die meisten und die größten Lichtfeste gefeiert. Diesen heidnischen Licht- oder Sonnenfesten setzte man nun das christliche Fest der Geburt Christi als das Geburtsfest der neuen geistigen Sonne entgegen. Auch glaubte man nicht mit Unrecht, durch Beibehaltung der Festlichkeiten und einer großen Anzahl der dabei üblichen Gebräuche den Übertritt zur christlichen Kirche zu erleichtern. Ist nun aber Jesus wirklich am 25. Dezember geboren, dürfte sich aus dem bisher Gesagten die Frage ergeben. Die einzige richtige Antwort auf diese Frage ist: Wir wissen es nicht. Nicht nur im Mittelalter, sondern schon in den ersten Jahrhunderten haben sich Kirchengelehrte mit der Frage beschäftigt, ohne je zu einem sicheren oder bestimmten Resultate gekommen zu sein. Schon der gelehrte Clemens von Alexandrien, der im Jahre 220 nach Christus starb, tadelt das Forschen nach Jesu Geburtstage als ein unfruchtbares Streben. und der Bischof Jakob von Edessa, der im 7. Jahrhundert lebte, sagt ebenfalls in Bezug auf die Forschungen nach Christi wirklichem Geburtstage: Niemand weiß den Tag der Geburt. Es ist dies auch nicht zu verwundern, denn das Weihnachtsfest entstand zu einer Periode, in welcher der Geburtstag Christi längst aus dem Gedächtnis der Gemeinden entschwunden war. Es muss uns genügen, überhaupt den Geburtstag an einem bestimmten Tage zu feiern, ebenso gut wie wir seine Auferstehung nicht an einem bestimmten, sondern an verschiedenen Daten feiern. Wann die Geburtstagsfeier des Herrn ungefähr aufgekommen, darüber haben wir noch einige schriftliche Aufzeichnungen. Die älteste rührt von dem Bischof von Mailand, Ambrosius, her. Im Jahre 360, am 25. Dezember, weihte Liberius, der Bischof von Rom, in der Peterskirche daselbst die Schwester des Bischofs Ambrosius von Mailand zur Nonne. Jede Nonne muss bei ihrer Aufnahme in ein Kloster allem Weltlichen entsagen und sich mit ihrem Bräutigam Jesus Christus vermählen. Hierauf beziehen sich die ins Deutsche übertragenen Worte, die bei dieser Gelegenheit von Liberius gesagt wurden und die uns Ambrosius in seinen Schriften aufbewahrt hat. Sie lauten: Du siehst, eine wie große Volksmenge zum Geburtstage deines Bräutigams herbeigekommen ist. Es muss nach dieser Angabe das Fest als solches also bereits um 360 nach Christus in den abendländischen Gemeinden gefeiert worden sein. Das Fest kam sehr bald in allgemeine Aufnahme und gelangte nunmehr vom Abendlande auch nach dem Morgenlande. Der im Jahre 407 nach Christus verstorbene Chrysostomus, Bischof von Konstantinopel, sagt in einer Rede, welche er am 25. Dezember 386 hielt, ausdrücklich: Das Weihnachtsfest sei bei ihnen, also im Morgenland, seit noch nicht 10 Jahren bekannt geworden. Etwa 30 Jahre später wanderte das Weihnachtsfest auch in Ägypten ein und verbreitete sich das neue Fest, wie man es zu jener Zeit nannte, sehr bald in allen Gemeinden des Morgenlandes. Mit der Ausbreitung des Christentums kam das Weihnachtsfest auch nach Deutschland und fand dasselbe hier bald günstigen Boden, umso mehr, als man das Frühlingsfest, die Mittwintersnacht, von Anfang Februar auf Weihnachten verlegte und die Julfestlichkeiten und Gebräuche zum größten Teile beibehielt. Denn der Tannenbaum mit seinen Äpfeln, Lichtern und Nüssen ist, wie wir oben gesehen haben, aus jener Zeit mit herübergenommen worden. Ebenso waren den Deutschen durch die römischen Legionen die Sitten und Gebräuche, wie sie die Römer bei ihren Saturnalien, besonders das gegenseitige Verehren von Geschenken, übten, nicht unbekannt geblieben. Seit dem 11. Jahrhundert wurde die Weihnachtsfeier eine allgemeine und man ging so weit, auf einem Konzil zu Konstanz die Dauer des Weihnachtsfestes auf 4 Tage festzusetzen. Die eigentümlichen Vorläufer des christlichen Weihnachtsfestes, die Licht- und Sonnenfeste der Heiden, waren nunmehr mit dem Fallen des Heidentums und dem Aufblühen des Christentums übergegangen, auch in ein Lichtfest, aber es war nicht mehr eine Naturerscheinung, der man entgegenjubelte, sondern es galt dem Erlöser von der Knechtschaft geistiger Banden, dessen Erscheinen auf der Erde man doch dieses Fest feierte. Ende von Der Geburtstag des Herrn und die Entstehung des Christfestes in der christlichen Kirche aus Das goldene Weihnachtsbuch von Hugo Elm. Sechster Dezember, als ich Christtagsfreude holen ging, von Peter Rossegger. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Als ich Christtagsfreude holen ging, von Peter Rossegger. In meinem 12. Lebensjahr wird es auch gewesen sein, als am Frühmorgen des heiligen Christabends mein Vater mich an der Schulter rüttelte. Ich solle aufwachen und zur Besinnung kommen. Er habe mir was zu sagen. Die Augen waren bald offen, aber die Besinnung. Als ich unter Mithilfe der Mutter angezogen war und bei der Frühsuppe saß, verlor sich die Schlaftrunkenheit allmählich Und nun sprach mein Vater: »Peter, jetzt höre, was ich dir sage. Da nimm meinen Stecken, denn es ist viel Schnee, und da nimm eine Laterne, denn der Pfad ist schlecht und die Stege vereist. Du musst hinabgehen nach Langenwang. Den Holzhändler Spreitsäger zu Langenwang, den kennst du, der ist mir noch immer Geld schuldig, 2 Gulden und 36 Kreuzer für den Lärchenbaum. Ich lass ihn bitten darum, schön höflich anklopfen und den Hut abnehmen, wenn du in sein Zimmer trittst. Mit dem Geld gehst nachher zum Kaufmann Doppelreiter und kaufest 2 Maßel Semmelmehl und 2 Pfund Rindschmalz und um 2 Groschen Salz, und das tragst heim.« Jetzt war aber auch meine Mutter zugegen, ebenfalls schon angekleidet, während meine 6 jüngeren Geschwister noch ringsum an der Wand in ihren Bettchen schliefen. Die Mutter, die redet drein wie folgt: »Mit Mehl und Schmalz und Salz allein kann ich kein Christtagsessen richten. Ich brauch dazu noch Germ um 1 Groschen, Weinbeeren um 5 Kreuzer, Zucker um 5 Groschen, Safran um 2 Groschen und Neugewürz um 2 Kreuzer. Etliche Semmeln werden auch müssen sein.« »So kaufest es«, setzte der Vater ruhig bei, »und wenn dir das Geld zu wenig wird, so bitte den Herrn Doppelreiter, er möge die Sachen derweil borgen, und zu Ostern, wenn die Kohlenreitung ist, wollte ich schon fleißig zahlen. 1 Semmel kannst unterwegs selber essen, weil du vor Abend nicht heimkommst. Und jetzt kannst gehen, es wird schon 5 Uhr, und dass du noch die 8. Messe erlangst zu Langenwang.« Das war alles gut und recht. Den Sack band mein Vater mir um die Mitte, den Stecken nahm ich in die rechte Hand, die Laterne mit der frischen Unschlittkerze in die linke, und so ging ich davon, wie ich in jener Zeit in Wintertagen oft davongegangen war. Der durch wenige Fußgeher ausgetretene Pfad war holprig im tiefen Schnee, und es ist nicht immer leicht, nach den Fußstapfen unserer Vorderen zu wandeln, wenn diese zu lange Beine gehabt haben. Noch nicht 300 Schritte war ich gegangen, so lag ich im Schnee, und die Laterne, hingeschleudert, war ausgelöscht. Ich suchte mich langsam zusammen, und dann schaute ich die wunderschöne Nacht an. Anfangs war sie ganz grausam finster. Allmählich hub der Schnee an, weiß zu werden, und die Bäume schwarz, und in der Höhe war helles Sternengefunkel. In den Schnee fallen kann man auch ohne Laterne, so stellte ich sie seithin unter einen Strauch, und ohne Licht ging's nun besser als vorhin. In die Talschlucht kam ich hinab. Das Wasser des Fresenbaches war eingedeckt mit glattem Eise, auf welchem, als ich über den Steg ging, die Sterne des Himmels gleichsam Schlittschuh liefen. Später war ein Berg zu übersteigen. Auf dem Passe, genannt der Höllkogel, stieß ich zur wegsamen Bezirksstraße, die durch Wald und Wald hinabführt in das Mürztal. In diesem lag ein weites Meer von Nebel, in welches ich sachte hineinkam, und die feuchte Luft fing an, einen Geruch zu haben. Sie roch nach Steinkohle. Und die Luft fing an, fernen Lärm an meine Ohren zu tragen, denn im Tal hämmerten die Eisenwerke, rollte manchmal ein Eisenbahnzug über dröhnende Brücken. Nach langer Wanderung ins Tal gekommen zur Landstraße, klingelte Schlittengeschelle, der Nebel ward grau und lichter, so daß ich die Fuhrwerke und Wandersleute, die für die Feiertage nach ihren Heimstätten reisten, schon auf kleine Strecken weit sehen konnte. Nachdem ich 1 Stunde lang im Tale fortgegangen war, tauchte links an der Straße im Nebel ein dunkler Fleck auf. Rechts auch einer, links mehrere, rechts eine ganze Reihe, das Dorf Langenwang. Alles, was Zeit hatte, ging der Kirche zu, denn der heilige Abend ist voller Vorahnung und Gottesweihe. Bevor noch die Messe anfing, schritt der hagere, gebückte Schulmeister durch die Kirche, musterte die Andächtigen, als ob er jemanden suche. Endlich trat er an mich und fragte leise, ob ich ihm nicht die Orgel melken wolle, es sei der Messnerbub krank. Voll Stolz und Freude, also zum Dienste des Herrn gewürdigt zu sein, ging ich mit ihm auf den Chor um bei der Heiligen Messe den Blasebalg der Orgel zu ziehen. Während ich die zwei langen Lederriemen abwechselnd aus dem Kasten zog, in welchen jeder derselben allemal wieder langsam hineinkroch, orgelte der Schulmeister und seine Tochter sang also: Tauet Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihm herab. Also rief in bangen Nächten einst die Welt ein weites Grab. In von Gott verhaßten Gründen herrschten Satan, Tod und Sünden. Fest verschlossen war das Tor zu dem Himmelreich empor. Ferner erinnere ich mich an jenem Morgen nach dem Gottesdienst in der dämmerigen Kirche, vor ein Heiligenbild niedergekniet zu sein und gebetet zu haben, um Glück und Segen zur Erfüllung meiner bevorstehenden Aufgaben. Das Bild stellte die 14 Nothelfer dar. Einer wird doch dabei sein, der zur Eintreibung von Schulden behilflich ist. Es schien mir aber, als schiebe während meines Gebetes auf dem Bild einer sich sachte hinter den anderen zurück. Trotzdem ging ich guten Mutes hinaus in den nebligen Tag, wo alles emsig war in der Vorbereitung zum Feste, und ging dem Hause des Holzhändlers Spreizegger zu. Als ich daran war, zur vorderen Tür hineinzugehen, wollte der alte Spreizegger, soviel ich mir später reimte, durch die hintere Tür entwischen. Es wäre ihm gelungen, wenn mir nicht im Augenblicke geschwant hätte: Peter, geh nicht zur vorderen Tür ins Haus wie ein Herr, sei demütig, geh zur hinteren Tür hinein, wie es dem Waldbauernbuben geziemt. Und knapp an der hinteren Tür trafen wir uns. »Ah, Bübel, du willst dich wärmen gehen«, sagte er mit geschmeidiger Stimme und deutete ins Haus. »Na, geh dich nur wärmen, ist kalt heut«, und wollte davon. »Mir ist nicht kalt«, antwortete ich, »aber mein Vater lässt den Spreizegger schön grüßen und bitten ums Geld.« »Ums Geld? Wieso?«, fragte er. »Ja, richtig, du bist der Waldbauernbub. Bist früh aufgestanden heut, wenn du schon den weiten Weg kommst. Rast nur ab, und ich lass deinen Vater auch schön grüßen und glückliche Feiertage wünschen. Ich komm ohnehin eh Zeit mal zu euch hinauf, nachher wollen wir uns schon gleich werden.« Fast verschlug's mir die Rede. Stand doch unser ganzes Weihnachtsmahl in Gefahr vor solchem Bescheid. »Bitt wohl von Herzen schön ums Geld, muss Mehl kaufen und Schmalz und Salz, und ich darf nicht heimkommen mit leerem Sack.« Er schaut mich starr an. »Du kannst es«, brummte er, zerrte mit zäher Gebärde seine große rote Brieftasche hervor, zupfte in den Papieren, die wahrscheinlich nicht pure Banknoten waren, zog einen Gulden heraus und sagte: »Na, so nimm derweil das, in 14 Tagen wird dein Vater den Rest schon kriegen, heut habe ich nicht mehr.« Den Gulden schob er mir in die Hand, ging davon und ließ mich stehen. Ich blieb aber nicht stehen, sondern ging zum Kaufmann Doppelreiter. Dort begehrte ich ruhig und gemessen, als ob nichts wäre, 2 Maßel Semmelmehl, 2 Pfund Rindschmalz um 2 Groschen, um 1 Groschen Germ, um 5 Kreuzer Weinberlen, um 5 Groschen Zucker, um 2 Groschen Safran und um 2 Kreuzer Neugewürz. Der Herr Doppelreiter bediente mich selbst und machte mir alles hübsch zurecht in Päckchen und Tütchen, die er dann mit Spagat zusammen in ein einzelnes Paket band und an den Mehlsack so hing, dass ich das Bündel über der Achsel tragen konnte, vorne ein Bündel und hinten ein Bündel. Als das geschehen war, fragte ich mit einer nicht minder tückischen Ruhe als vorhin, was das alles zusammen ausmache. »Das macht 3 Gulden 15 Kreuzer«, antwortete er mit Kreide um den Mund. »Ja, ist schon recht, hierauf ich. Da ist derweil 1 Gulden, und das andere wird mein Vater, der Waldbauer in Alpel, zu Ostern zahlen.« Schaut mich der bedauernswerte Mann an und fragt höchst ungleich: »Zu Ostern? In welchem Jahr?« »Na, nächste Ostern, wenn die Kohlenreitung ist.« Nun mischte sich die Frau Doppelreiterin, die andere Kunden bediente, drein und sagte: »Lass ihm's nur, Mann, der Waldbauer hat schon öfter auf Borg genommen und nachher allemal ordentlich bezahlt. Lass ihm's nur.« »Ich lass ihm's ja, wird ihm's nicht wieder wegnehmen«, antwortete der Doppelreiter. Das war doch ein bequemer Kaufmann. Jetzt fielen mir auch die Semmeln ein, welche meine Mutter noch bestellt hatte. »Kann man da nicht auch 5 Semmeln haben?« fragte ich. »Semmeln kriegt man beim Bäcker«, sagte der Kaufmann. Das wusste ich nun gleich wohl. Nur hatte ich mein Lebtag nichts davon gehört, dass man ein paar Semmeln auf Borg nimmt. Daher vertraute ich der Kaufmännin, die sofort als Gönnerin zu betrachten war, meine vollständige Zahlungsunfähigkeit an. Sie gab mir 2 bare Groschen für Semmeln, und als sie nun noch beobachtete, wie meine Augen mit den reiffeuchten Wimpern fast unlösbar an den gedörrten Zwetschgen hingen, die sie einer alten Frau in den Korb tat, reichte sie mir auch noch eine Handvoll dieser köstlichen Sache zu. Unterwegs zum Naschen. Nicht lange hernach, und ich trabte mit meinen Gütern reich und schwer bepackt durch die breite Dorfgasse dahin. Überall in den Häusern wurde gemetzgert, gebacken, gebraten, gekellert. Ich beneidete die Leute nicht. Ich bedauerte sie vielmehr, dass sie nicht ich waren, der mit so großem Segen beladen gen Alpel zog. Das wird morgen ein Christtag werden, denn die Mutter kann's, wenn sie die Sachen hat. Ein Schwein ist ja auch geschlachtet worden daheim. Das gibt Fleischbrühe mit Semmelbrocken, Speckfleck, Würste, Nierenlümperln, Knödelfleisch mit Krähen, dann erst die Krapfen, die Zuckernudeln, das Schmalzkock mit Weinberlen und Safran. Die Herrenleute da in Langenwang haben sowas alle Tag. Das ist nichts, aber wir haben es im Jahr einmal und kommen mit unverdorbenem Magen dazu. Das ist was. Und doch dachte ich auf diesem belasteten Freudenmarsch weniger noch ans Essen als an das liebe Christkind und sein hochheiliges Fest. Am Abend, wenn ich nach Hause komme, werde ich aus der Bibel davon vorlesen. Die Mutter und die Magd Mirzel werden Weihnachtslieder singen. Dann, wenn es 10 Uhr wird, werden wir uns aufmachen nach St. Kathrein und in der Kirche die feierliche Christmette begehen, bei Glocken, Musik und unzähligen Lichtern. Und am Seitenaltar ist das Krippel und aufgerichtet mit Ochs und Esel und den Hirten und auf dem Berg die Stadt Bethlehem und darüber die Engel singend, Ehre sei Gott in der Höhe. Diese Gedanken trugen mich anfangs wie Flügel. Doch als ich eine Weile die schlittenglatte Landstraße dahingegangen war, unter den Füßen knirschenden Schnee, musste ich mein Doppelbündel schon einmal wechseln, von einer Achsel auf die andere. In der Nähe des Wirtshauses zum Sprengzaun kam mir etwas Vierspänniges entgegen, ein leichtes Schlittlein mit 4 feurigen, hoch aufgefederten Rappen bespannt, auf dem Bock ein Kutscher mit glänzenden Knöpfen und einem Buttenhut. Der Kaiser? Nein, der Herr Wachtler vom Schlosse Hohenwang saß im Schlitten, über und über in Pelze gehüllt und eine Zigarre schmauchend. Ich blieb stehen, schaute dem blitzschnell vorüberrutschenden Zeug eine Weile nach und dachte, etwas krumm ist es doch eingerichtet auf dieser Welt. Da sitzt ein starker Mann drin und lässt sich hinziehen mit so viel überschüssiger Kraft, und ich vermag mein Bündel kaum zu schleppen. Mittlerweile war es Mittagszeit geworden. Durch den Nebel war die milchweiße Scheibe der Sonne zu sehen. Sie war nicht hoch an dem Himmel hinaufgestiegen, denn um 4 Uhr wollte sie ja wieder unten sein, zur langen Christnacht. Ich fühlte in den Beinen manchmal so ein heißes Prickeln, das bis in die Brust heraufstieg. Es zitterten mir die Glieder. Nicht weit von der Stelle, wo der Weg nach Alpel abzweigte, stand ein Kreuz mit dem lebensgroßen Bildnis des Heilands. Es stand, wie es heute noch steht, an seinem Fuß Johannes und Magdalena, das Ganze mit einem Bretterverschlag verwahrt, so dass es wie eine Kapelle war. Vor dem Kreuz auf die Bank, die für kniende Beter bestimmt ist, setzte ich mich nieder, um Mittag zu halten. Eine Semmel, die gehörte mir. Meine Neigung zu ihr war so groß, dass ich sie am liebsten in wenigen Bissen verschluckt hätte. Allein das schnelle Schlucken ist nicht gesund, das wusste ich von anderen Leuten. Und das langsame Essen macht einen längeren Genuss, das wusste ich schon von mir selber. Also beschloss ich, die Semmel recht gemächlich und bedächtig zu genießen und dazwischen manchmal eine gedörrte Zwetschge zu naschen. Es war eine sehr köstliche Mahlzeit. wenn ich heute etwas recht Gutes haben will, das kostet außerordentliche Anstrengungen aller Art. Ach, wenn man nie und nie einen Mangel zu leiden hat, wie ist man da arm? Und wie war ich so reich damals, als ich arm war? Als ich nach der Mahlzeit mein Doppelbündel wieder auflud, war es ein Spaß mit ihm. Flink ging es voran. Als ich später in die Bergwälder hinaufkam und der graue Nebel dicht in den schneebeschwerten Bäumen hing, dachte ich an den Grabler Hansel. Das war der Kohlenführer, der täglich von Apsel seine Fuhre ins Mürztal lieferte. Wenn er auch heute gefahren wäre und wenn er jetzt heimwärts mit dem leeren Schlitten des Weges käme und mir das Bündel auflüde und am Ende gar mich selber, dass es so heiß sein kann im Winter, mitten in Schnee und Eisschollen schwitzen. Doch morgen wird alle Mühsal vergessen sein. Derlei Gedanken und Vorstellungen verkürzten mir unterwegs die Zeit. Auf einmal roch ich starken Tabakrauch. Knapp hinter mir ging, ganz leise auftretend, der grüne Kilian. Der Kilian war früher einige Zeit lang Forstgehilfe in der gewerkschaftlichen Waldung gewesen. Jetzt war er's nicht mehr, wohnte mit seiner Familie in einer Hütte drüben in der Fischbacher Gegend. Man wusste nicht recht, was er trieb. Nun ging er nach Hause. Er hatte einen Korb auf dem Rücken, an dem er nicht schwer zu tragen schien. Sein Gewand war noch ein jägermäßiges, aber hübsch abgetragen, und sein schwarzer Vollbart ließ nicht viel sehen von seinem etwas fahlen Gesicht. Als ich ihn bemerkt hatte, nahm er die Pfeife aus dem Mund, lachte laut und sagte, »Wo schiebst denn hin, Bub?« »Heim zu«, meine Antwort. »Was schleppest denn?« »Sachen für den Christtag.« »Gute Sachen? Der Tausendsapperment. Wem gehörst denn zu?« »Dem Waldbauer.« »Zum Waldbauer willst gar hinauf. Da musst gut antauchen.« »Tu's schon«, sagte ich und tauchte an. »Nach einem solchen Marsch wirst gut schlafen bei der Nacht«, versetzte Kilian, mit mir gleichen Schritt haltend. »Heut wird nicht geschlafen bei der Nacht. Heut ist Christnacht.« »Was willst denn sonst tun, als schlafen bei der Nacht?« »Nach Katrain in die Mette gehen.« »Nach Katrain?«, fragte er, »den weiten Weg?« »Um 10 Uhr abends gehen wir von Haus fort und um 3 Uhr früh finden wir wieder daheim.« Der Kilian biss in sein Pfeifenrohr und sagte, »Na, hörst du, da gehört viel Christentum dazu. Beim Tage ins Mürztal und bei der Nacht in die Mette nach Katrain? So viel Christentum habe ich nicht. Aber das sag ich dir doch, wenn du dein Bündel in meinen Buckelkorb tun willst, dass ich es eine Zeit lang trag und du dich ausrasten kannst, so hast ganz recht. Warum soll der alte Esel nicht auch einmal tragen?« Damit war ich einverstanden. Und während mein Bündel in seinen Korb sank, dachte ich, der grüne Kilian ist halt doch ein besserer Mensch, als man sagt. Dann rückten wir wieder an. Ich huschte frei und leicht neben ihm her. »Ja, ja, die Weihnachten«, sagte der Kilian pfauchend, »da geht's halt drunter und drüber. Da erden sich die Leute in eine Aufregung und Frömmigkeit hinein, die gar nicht wahr ist. Im Grunde ist der Christtag wie jeder andere Tag, nicht ein Knopf anders. Der Reiche, ja, der hat jeden Tag Christtag. Unser einer hat jeden Tag Karfreitag.« »Der Karfreitag ist auch schön«, war meine Meinung. »Ja, wer genug Fische und Butter und Eier und Kuchen und Krapfen hat zum Fasten«, lachte der Kilian. Mir kam sein Reden heidentümlich vor. Doch was er noch weiter sagte, das verstand ich nicht mehr, denn er hatte angefangen, sehr heftig zu gehen, und ich konnte nicht recht nachkommen. Ich rutschte auf dem glitschigen Schnee bei jedem Schritt ein Stück zurück. Der Kilian hatte Fußeisen angeschnallt, hatte lange Beine, war nicht abgemattet. Da ging's freilich voran. »Herr Kilian«, rief ich. Er hörte es nicht. Der Abstand zwischen uns wurde immer größer. Bei Wegbiegungen entschwand er mir manchmal ganz aus den Augen, um nachher wieder in größerer Entfernung, halb schon von Nebeldämmerung verhüllt, aufzutauchen. Jetzt wurde mir bang um mein Bündel. Kamen wir ja doch schon dem Höllkogel nahe. Das ist jene Stelle, wo der Weg nach Alpel und der Weg nach Fischbach sich gabeln. Ich hub an zu laufen. Im Angesichte der Gefahr war alle Müdigkeit dahin. Ich lief wie ein Hündlein und kam ihm näher. Was wollte ich aber anfangen, wenn ich ihn eingeholt hätte, wenn ihm der Wille fehlte, die Sachen herauszugeben und mir die Kraft, sie zu nehmen? Das kann ein schönes Ende werden mit diesem Tage, denn die Sachen lasse ich nicht im Stich und sollte ich ihm nachlaufen müssen bis hinter den Fischbacher Wald zu seiner Hütte. Als wir denn beide so merkwürdig schnell vorwärts kamen, holten wir ein Schlittengespann ein, das vor uns mit zwei grauen Ochsen und einem schwarzen Kohlenführer langsam des Weges schliff. Der Grabler Hansel. Mein grüner Kilian wollte schon an dem Gespann vorbeihuschen. Da schrie ich von hinten her aus Leibeskräften, »Hansel! Hansel! Sei so gut, leg mir meine Christtagssachen auf den Schlitten. Der Kilian hat sie im Korb und er soll sie dir geben.« Mein Geschrei muss wohl sehr angstvoll gewesen sein, denn der Hansel sprang sofort von seinem Schlitten und nahm tatbereite Haltung an. Und wie der Kilian merkte, ich hätte hier einen Bundesgenossen, riss er sich den Korb vom Rücken und schleuderte das Bündel auf den Schlitten. Noch knirschte er etwas von dummen Bären und Undankbarkeit, dann war er aber auch schon davon. Der Hansel rückte das Bündel zurecht und fragte, ob man sich darauf setzen dürfte. Das bat ich nicht zu tun. So tat er es auch nicht. Wir setzten uns hübsch nebeneinander auf den Schlitten und ich hielt auf dem Schoß sorgfältig mit beiden Händen die Sachen für den Christtag. So kamen wir endlich nach Alpel. Als wir zur großen Fresenbrücke gekommen waren, sagte der Hansel zu den Ochsen »Oha« und zu mir »So«. Die Ochsen verstanden und blieben stehen. Ich verstand nicht und blieb sitzen. Aber nicht mehr lange, es war ja zum Aussteigen, denn der Hansel musste links in den Graben hinein und ich rechts den Berg hinauf. »Dank dir's Gott, Hansel!« »Ist schon gut, Peterl.« Zur Zeit, da ich mit meiner Last den steilen Berg hinaufstieg gegen mein Vaterhaus, begann es zu dämmern und zu schneien, und zuletzt war ich doch daheim. »Hast alles?« fragte die Mutter vom Kochherd mir entgegen. »Alles. Brav bist und hungrig wirst sein.« Beides ließ sich gelten. Sogleich zog die Mutter mir die klingend hart gefrorenen Schuhe von den Füßen, denn ich wollte, dass sie frisch eingefettet würden für den nächtlichen Mettengang. Dann setzte ich mich in der warmen Stube zum Essen. Aber siehe, während des Essens geht es zu Ende mit meiner Erinnerung. Als ich wieder zu mir kam, lag ich wohl ausgeschlafen in meinem warmen Bette, und zum kleinen Fenster herein schien die Morgensonne des Christtages. Ende von »Als ich Christtagsfreude holen ging« von Peter Rossegger. Siebter Dezember. Weihnachten an der Linie von Dora Schlatter. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Doris Schlatter, Weihnachten an der Linie. Der 24. Dezember stieg herauf mit Sonnenschein und Himmelblau. Fast wie ein Frühlingstag war er gestaltet. So warm lag das Licht auf dem tiefblauen Bergsee, der leise ans Ufer spülte. Freilich schauten auch jetzt die Bergwände herunter in blendendem Weiß. Tief und dicht hüllte der Schneemantel die Erde ein. Kaum guckten die braunen Häuschen aus der Decke hervor. Die Tannenäste hingen schwer und müde herunter. Die Hecken und Pfähle lagen tief vergraben. Weiß die Hänge, weiß der Talgrund, weiß die Bergköpfe, blau der Himmel und blau der See. Nur eine Linie unterbrach die Farbenreihe, eine schwarze, schmale Linie, die schwarze Schienenlinie, die sich dem Seeufer nachschlängelt, sich in den Felsen hineingezwängt und in tiefen Tunnels durch den Felsen durchgebohrt hat. Auf dieser schwarzen Linie saust der Bahnzug durch die Stille, unter den mächtigen Bergen durch, überspringt den tosenden Wassersturz und berührt fast die schäumenden Wellen. Dort, an der schwarzen Linie, steht einsam ein kleines braunes Bahnwärterhäuschen. Im Sommer ist es freilich ein lieblich Fleck in Erde, wenn die Rebe grünend ums Fenster rankt und die prächtigen Pfirsichbäume ihren feinen Blätterschmuck über das Dach breiten. Aber im Winter, da liegt es allein, 20 Minuten von M und ebenso viel von der Station H entfernt. Eben kommt der Bahnwärter Hartmann von seinem Amtsgang zurück. Er klopft die großen Schneeklumpen von den Füßen, schaut die Bergwand entlang zum Himmel und ruft: »Mutter, komm mal heraus und schau den Himmel an!« »Es ist Föhn in der Luft, wenn's nur kein Unglück gibt.« Die Frau kommt aus der Küche, in der sie am Feuer gewaltet. »Ja, ich hab's schon gemerkt, dass es heute außergewöhnlich warm ist. Es drückt mir auch allen Rauch in den Kamin zurück, aber ein Unglück braucht's deshalb noch nicht zu geben. Fürchte nichts. Heute ist ja Christabend, da darf sich jeder freuen.« Damit strich sie dem Mann die Falten von der Stirn und lockte ihn freundlich zum warmen Herd. Er folgte so gern. Ihm war sein kleines Heim ein kostbarer Besitz. Dort hatte er seine frische, fröhliche Frau, die immer zu trösten musste und nie murrte oder klagte. Dort seine drei Töchterlein, rotbackig und blondhaarig, die alle ihn anlachten. Eben kamen sie dahergesprungen, Frieda, Lydia und Martha, und meldeten: »Mutter, der Tisch ist gedeckt und alles bereit.« Aber mitten im fröhlichen Geplauder am Frühstückstisch konnte der Vater die Sorge nicht verscheuchen. Immer hörte sein Ohr ein pfeifendes Sausen, immer irrte sein Auge zum Himmel hinauf. Bald rief ihn sein Amt wieder hinaus auf die Linie. Der Blitzzug sauste eben aus dem Tunnel heraus, der einige hundert Schritt entfernt sich öffnete. Dann im Nu am Häuslein vorüber und fort war er. Im Häuslein aber regte sich's lebhaft. Die drei Mädchen hatten eifrig zu wischen und abzustauben, Tassen zu trocknen und in den kleinen Schrank zu tragen. Dabei ging das Zünglein wie ein Rad rundum. Das schwirrte und fragte und lachte beständig. »Mutter, wann zünden wir an heute Abend? Mutter, wo hast du die Tanne versteckt? Mutter, was bringt mir's Christkindlein?« So ging's hin und her, und die Mutter hatte viel zu wiederholen, was sie schon 100 Mal gesagt. »Am Abend, wenn der Schnellzug von X vorbei ist, dann zünden wir an. Dann hat der Vater Ruhe und kann bei uns sitzen und den neuen Tabak probieren, den ihm's Christkind beschert.« Frieda und Lydia hatten auch ein Geheimnis auf dem Herzen. Jede hatte dem Vater eine Socke gestrickt. Ach, war das eine Arbeit für 7-jährige Finger mit so groben Nadeln. Aber jetzt lag das Paar warm und wohlig im Schrank. Wie wird der Vater sich freuen? Und der Mutter hatten sie ein Bildchen gekauft. Das sollte Mutters Gesangbuch schmücken, wenn sie zur Kirche ging. Das große Geheimnis war kaum mehr zu bewahren und der Abend noch so fern. Manchmal sind die Tage wirklich extra lang. Jedes Kind hatte der Mutter einen Herzenswunsch ins Ohr gesagt. Martha hatte dringend eine Puppe gewünscht. Der Alten hing der Kopf wie ein geknicktes Rohr. Sie war von der Mutter selbst gemacht, auch der Kopf. Sie war von weißem Zeug gebildet, das Gesicht schön angemalt und mit Kleie gefüllt. Nun war auch dem Hals die Kleie verloren gegangen und das arme Gebilde sah allzu betrübt aus. Selbst die zärtlichste Mama konnte das Kind nicht mehr schön finden. Unter dem Christbaum sollte ein neuer Pflegling liegen. Die gute Mutter hatte gespart und gesorgt. Sie wollte ihren Kleinen so gern eine Freude machen, eine recht tiefe, volle. Sie wusste von ihrer eigenen Kindheit her, welch hellen Glanz ein seliges Weihnachtsfest ergießen kann über den ganzen Winter. Frieda und Lydia sind schon vernünftiger. Ihre höchste Sehnsucht ist eine neue Schürze, ein Schreibheft und ein Bleistift. All das liegt bereit. Der Tag zieht vorüber in froher Erwartung und festlicher Vorfreude. Der Himmel hat sich mit weißen Schäfchen bedeckt, die am Abend rosig erglühen. Den See hat kein Windhauch gekräuselt. Die frühe Nacht kommt mit ihrem Dunkel und ihrer Stille, die weihevolle Christnacht. »Mutter, ist's bald Zeit? Mutter, wann kommt's?« So klagt Martha fast in weinerlichem Ton. »Bald, Kind, sehr bald, Kind, sehr bald. Jetzt ist 7 Uhr. Noch ein halbes Stündchen und der Schnellzug geht vorüber. Steig du mit den Schwesterlein in die Kammer hinauf und wart droben. Dann huscht das Christkind in die Stube und macht alles bereit, bis der Vater kommt.« Die drei ließen sich das nicht zweimal sagen. Heute war es auch nicht kalt in der Kammer wie sonst. Die Mädchen fassten sich an der Hand und standen am Fenster. Sie sahen, wie der Vater mit der hellen Laterne die Linie entlang ging und im Dunkel des Tunnels verschwand. Sie warteten, bis er herauskam und nun näher und näher schritt. Schon war er an der Haustür, jetzt in der Küche. Juhu, nun geht's los! Die Kinder tanzten und zappelten. Da tönt ein Brausen durch die Luft, ein Krachen und Tosen, das Häuschen zittert und bebt. Die Kinder schrien laut auf, dann rannten sie die Treppe hinunter. Totenbleich standen Vater und Mutter unter der Tür. Ein mächtiger Schneeberg türmte sich kaum 100 Schritte vor dem Häuschen auf. Wie auf einer Rutschbahn war eine Schneemasse den Berghang hinuntergekommen. Felsblöcke, Geröll, mächtige Tannen mit sich reißend. Die eine Tanne lag quer über der Schiene. Die andere streckte ihr gewaltiges Wurzelwerk darüber hin. Dazwischen in Klumpen geballt Schnee und Steinmasse. Die Mutter bebte. »Ein paar Minuten später und du wärst getroffen worden«, sagte sie und suchte ihres Mannes Hand. »Gott sei Dank!« Der Mann aber fand die Besinnung wieder und den klaren Überblick. »Um Gottes Willen, Frau, in 5 Minuten kommt der Schnellzug von H her, wenn's nur nicht zu spät ist. Wenn er aus dem Tunnel fährt, ehe er mein Signal gesehen, ist er verloren. Dort gähnt der See. Schnell, die Laterne und dann hinaus. Es gilt Menschenleben.« Er fasste seine Laterne und stürzte fort. Atemlos sah ihm die Frau nach. »Heute in der Christnacht ein Unglück. Es sollte, es durfte nicht sein.« Sie zog ihre Kinder an sich, die ängstlich hinausblickten und den Christbaum vergessen hatten. Sie schauten, wie der Vater bis tief über die Knie im Schnee versank, wie er mühsam über den Stamm der Tanne kletterte und dann in der Tiefe verschwand. Dem Mann dort draußen aber pocht das Herz. Er strebt voran, so schnell er kann. Er fühlt das Zittern des Bodens vom heranbrausenden Zug. Jetzt weiß er, er hat den Tunnel erreicht. Er rennt, was er kann. Hier eine Alarmpatrone auf die Schiene legen, dort wieder eine. Sie wird platzen im letzten todbringenden Augenblick. Er schwenkt die Laterne. Sieht man ihn? Nein, der Tunnel verdeckt ihn noch. Er erreicht den Tunnel. Gottlob, da blitzen die feurigen Augen der Lokomotive ihm entgegen. Da schnaubt er neben seinen Ohren. Ein Knall, ein Sumsen und Bremsen. Der Maschinist hat ihn gesehen und verstanden. Die Maschine steht hart unterm Tunnelloch. 1 Minute später und es wäre zu spät gewesen. »Was ist? Was gibt's?« tönt's von der Maschine her. Der Zugführer kommt dahergesprungen. Die Wagen fliegen auf. »Was ist? Was gibt's? Warum bleiben wir stehen?« So tönt's von allen Seiten. Hartmann berichtet dem führenden Personal den Vorfall. Sie steigen ab. Da überblicken sie die Gefahr, der sie entgegenfuhren und der sie entronnen. Was nun tun? Eine kurze Beratung führt zum Beschluss. Hinüber zum Bahnwärterhäuschen, dort signalisiert man der Station M. Es ist am besten, man wartet den Güterzug ab, der um 9 Uhr von M herüberfährt und wechselt die Passagiere. Die Belastung der Linie ist zu groß, als dass sie in kurzer Zeit freigemacht werden könnte. Und die Passagiere in den Wagen? Die können dort bleiben und schlafen oder aussteigen und herumgehen, war die Antwort des Zugführers. Die einen schimpften, die anderen dankten im Stillen für die Bewahrung. Es war ja freilich allen ein Strich in der Rechnung. Auf viele wartete der warme heimische Herd, vielleicht der brennende Weihnachtsbaum. Aber hier galt es, sich still zu schicken in das, was ein höherer Wille verfügt hatte. »Dort drüben ist mein Haus. Sie finden dort eine warme Stube«, sagte Hartmann zu den ausgestiegenen Reisenden. Dann schritt er zurück zum Häuschen. Wie leicht ging's jetzt über die Tanne und durch den Schnee. Das Zittern seines Herzens hatte aufgehört. Ihm war eigentlich fröhlich im innersten Kämmerlein. Kein Menschenleben war verloren. »Mutter, zünde den Baum für die Kinder an. Ich muss leider hinunter nach M und den Stationsvorstand benachrichtigen. Es müssen Leute her zur Arbeit.« Als er das betrübte Gesicht der Frau sah, sagte er tröstend: »Dienst ist Dienst, liebe Frau. Freu dich, dass uns Gott behütet hat und so viele mit uns.« Dann küsste er sie und eilte der Linie entlang nach M. Die Mutter seufzte. Ihr war's gar nicht christabendlich ums Herz und nun sollte sie anzünden. Aber da saßen ihre drei Kleinen so still und betrübt, Martha weinte sogar leise. Da raffte sie sich auf. Und es ist dennoch Weihnachten, und ich sollte danken statt murren. Kommt, Kinder, wir zünden die Lichter an. Bald flammten sie auf, wie Sternlein flimmerten sie durchs Dunkel. Nach und nach leuchteten auch die Augen der Kinder. Die Freude zieht so gern wieder ein ins Menschenherz und vertreibt Kummer und Tränen. »Mutterchen, eine Puppe, schöne, süße, liebe Puppe«, jubelte es durch den Raum, und Martha herzt und küsst ihr neues Kleinod. Lydia und Frieda strecken der Mutter ihr Bildchen entgegen. Sie fühlen's, dass sie sich trösten müssen darüber, dass die Socken so allein liegen und niemand den guten Tabak rühmt. Die Mutter lächelt und küsst sie. Nun aber singen wir, ehe die Lichtlein kleiner werden. Zuerst gehört dem Christkind unser Dank. Frieda und Lydia singen fröhlich und hell hinaus. Sei uns mit Jubelschalle, Christkindchen, heut gegrüßt. Wir freuen uns alle, dass dein Geburtstag ist. Für uns zur Welt geboren, lagst du auf Heu und Stroh. Sonst wären wir verloren, nun aber sind wir froh. Die Mutter hat Martin an der Hand gefasst und singt leise mit. Eine Träne glänzt in ihrem Auge. Draußen liegt es ja so deutlich heute Abend, dass wir verloren wären ohne Gottes Treue, Sorge und sein Erbarmen. Da quoll der Dank umso tiefer herauf aus ihrem Herzen. Und nicht nur aus irdischer Not rettet er uns, nein, er schenkt uns ewiges Leben. Sollte das nicht froh machen, von Herzen froh? Leise hatte sich während des Singens die Tür geöffnet. Kopf an Kopf drängte herein durch die Spalte. Der Lichtglanz war hinausgedrungen zu den wartenden Reisenden und hatte sie herbeigelockt. Wer mochte nicht gern einen Lichterbaum sehen? Da standen sie nun alle in der kleinen Stube. Der rußige Heizer, der Maschinenführer mit dem Adlerauge, der reisende Kaufmann, der flotte Student, welcher in die Ferien zog, der Arzt auf Berufswegen, der Offizier, der Urlaub hatte, der Bauersmann, der vom Markte kam. Eine große, zusammengewürfelte Gesellschaft. Sie kannten sich nicht, hatten sich nie gesehen. Aber in der Mitte brannte das Weihnachtslicht, für alle entzündet, allen Friede bringend. »Wir wollen eins singen, das alle können«, tönte es da aus dem Hause. Und gleich darauf stimmte ein kraftvoller Tenor an. »O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!« Wer wollte das nicht können? Das sang, das klang, als wollte es die engen Wände zersprengen. Und es drang hindurch, es zog hinaus über die Stille des Sees, hinauf zu den Höhen, da sein Auge wacht und sein Ohr offen steht für das Bitten und Danken des Menschenherzens. Manch Herz zitterte noch im Singen, wenn es der Gefahr gedachte, der es entronnen. Erst als sie hinüberstiegen über die Trümmerhaufen auf der Linie, als sie hinüberblickten in die tiefe, dunkle Seeflut. Erst dann hatten die Reisenden begriffen, was ihnen gedroht und wem sie entronnen. Da hatte das Murren aufgehört und sich gewandelt in Dank. Drum klang es so hell und froh durch die stille Nacht. Als Hartmann mit einer großen Mannschaft mit Schaufel und Pike zurückkehrte, da fand er in seiner Stube eine große, einträchtige Familie. Der Studio ließ die Puppe auf seinen Knien tanzen und die kleine Martha jauchzte dazu. Eine freundliche Dame saß bei Lydia und Frieda und bewunderte ihre Schürzen und Mutters Bildchen. Die Männer plauderten und am Baum brannte das letzte Licht. Bald kam der Güterzug, welcher diesmal zum Personenzug werden sollte, und nahm die harrenden Reisenden nach der Station M und von dort ihrem Ziele zu. »Danke, Hartmann, danke vielmals«, tönte es aus vieler Munde. Es ging an Händeschütteln und Drücken, an ein Abschied nehmen und gute Reise wünschen. Es war, als trennte sich eine große, eng verbundene Familie. Lange noch hallten die Grüße und Rufe aus dem forteilenden Zuge. Hartmanns Auge strahlte, als er einen Augenblick der Ruhe suchte, in der Küche bei seiner Frau. In seiner Hand schimmerte ein blankes Goldstück. Jemand hatte es hineingedrückt, er wusste nicht wer. Aber nicht das machte ihn fröhlich. sondern das Bewusstsein, dass er durch Gottes Gnade hatte anderen einen Dienst tun können und viele Herzen bewahrt waren vor Trauer und Tränen. Und das am Christabend. Ende von Weihnachten an der Linie von Dora Schlatter. Achter Dezember. Gelobet seist du, Jesu Christ, von Dora Schlatter. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dora Schlatter, gelobet seist du, Jesu Christ. Es war Weihnachtsabend des Jahres 1703. Der Vater Knesebeck, angesehener Ratskämmerer der Stadt Rostock, saß am hellen Kamin in seinem roten, plüschenen Sessel. Sein weißes Haupt ruhte an der hohen Rückenlehne. Zu seinen Seiten saßen seine betagte Hausfrau und seine Tochter. Auf dem Tisch vor ihnen aber standen zwei leuchtende Kerzen und aufgeschlagen lag die Heilige Schrift. Alles war still. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn's hochkommt, sind's 80 Jahre. Beim Vater Knesebeck war's höher gekommen, denn 82 Jahre war die Zeit seiner Pilgrimschaft. Und wenn jetzt draußen um die Türme der alten Stadt Rostock der kalte Dezemberwind pfiff und die Wetterfahnen knarrten, er hörte nichts davon. Seit 10 Jahren war er ganz taub geworden und hatte kein Weihnachtsevangelium und kein Weihnachtslied gehört, sondern taub und stumm wie heute dagesessen. Und seit 10 Jahren hatten die beiden an seiner Seite geseufzt und auch gebetet, ob's Gott gefallen möchte, dass der Vater wieder hören möchte, Freude und Wonne, dass seine Gebeine fröhlich würden. Jetzt ging's an die heilige Weihnachtsfeier. Mit einem wehmütigen Blick zum Haupte des Vaters, der mit gefalteten Händen dasaß, nahm die liebe Tochter die heilige Schrift und hub an, Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Und so las er die ganze heilige Festgeschichte. Nun fingen die beiden, Mutter und Tochter, mit leiser Stimme an, ihr Weihnachtslied zu singen, wie es im Hause herkömmlich. Gelobet seist du, Jesu Christ. Im hohen Zimmer hallte es seltsam wieder, wie die zwei anhoben. Aber sieh, es waren nicht mehr zwei, es waren drei, die die zweite Strophe sangen. Und der dritte war der alte Vater selbst, der mit zitternder Stimme einfiel, dass du Mensch geworden bist. Denn während der Vorlesung hatte des Herrn Engel, der in der heiligen Nacht zu den Hirten getreten und gerufen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude. Es hatte der Engel des Herrn ihn berührt, Jesus, der neugeborene König, hatte das Hephata über seinen betagten Knecht gerufen. Er hörte und sang, und singend betete er an und lobte. Da feierten die drei den heiligen Abend so froh, dass ihnen auch die hellen Freudentränen über die Wangen rannten, und wohl mocht's schön ertönen, als sie sangen. Das hat er alles uns getan, sein großes Lieb uns zu zeigen. Das freut sich alle Christenheit, und dank ihm des in Ewigkeit. Wie mancher Weihnachtsabend seit diesem über Vater Knesebecks Haupt in dieser Zeitlichkeit noch dahingegangen, weiß ich nicht. Doch aber weiß ich, dass solcher Christgesang bei ihm geblieben ist, die übrige Zeit seiner Wallfahrt. Und das glaube ich, dass als er nun seinen Herrn mit der Engelschar in seinem himmlischen Thron selbst hat begrüßen dürfen, er es auch noch gekonnt hat. Gelobet seist du, Jesus Christ. Dass du Mensch geworden bist, von einer Jungfrau, das ist wahr. Das freue sich der Engelschar. Halleluja. Ende von Gelobet seist du, Jesu Christ, von Dora Schlatter. Neunter Dezember, der Weihnachtsfestkreis. Aus Das goldene Weihnachtsbuch von Hugo Elm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Weihnachtsfestkreis aus Das goldene Weihnachtsbuch von Hugo Elm. Den Saturnalien in Rom sowohl als auch dem Julfest der nordischen Völker ging, wie wir in den früheren Kapiteln sahen, eine Vorbereitungszeit voraus. Ebenso hatte die christliche Osterfeier eine längere Vorbereitungszeit. Die kirchliche Gemeinschaft glaubte nunmehr auch das Weihnachtsfest mit einer solchen Vorbereitungszeit ausrüsten zu müssen. Die Osterzeit hatte ihre Fastenzeit schon im 3. Jahrhundert erhalten. Im 6. erhielt eine solche das Weihnachtsfest ebenfalls. Dieselbe dauerte zu jener Zeit aber nicht wie jetzt 4 Wochen, sondern in der griechischen Kirche 6 Wochen und begann mit dem 14. November, Bischof Martinstag, daher der Name der 40-tägigen Martinsfasten. Während dieser Vorbereitungszeit wurden in der griechischen Kirche, sowohl wie auch in der römisch-katholischen Kirche, die aber 5, später nur 4 Wochen hierfür ansetzte, weder Hochzeiten, noch Musik, noch Tanz oder andere öffentliche Lustbarkeiten abgehalten. Man ging häufig zum Abendmahle, benutzte die stille Zurückgezogenheit vom geräuschvollen Alltagsleben zu frommen Betrachtungen und beobachtete auch eine Art Fasten. Auch die evangelische Kirche nahm später diese 4 Vorbereitungswochen auf das Weihnachtsfest mit auf. Den Namen Advent, welches Wort der lateinischen Sprache entstammt und so viel als Ankunft bedeutet, erhielt die Zeit erst viel später, nachdem Predigt, Lied und religiöses Gemeindeleben zusammenwirkten und der betreffenden Zeit den bestimmten Charakter einer Wartezeit für den am Weihnachtsfest erscheinenden Messias gab. Der Charakter der Adventszeit, welche in früheren Jahrhunderten ein ernster war, ist einer frohen Zeit gewichen, in dem ein sinniges Christengemüt mit Freuden dem Geburtsfest des Weltheilands entgegenjubelt. In allen christlichen Ländern beginnt das kirchliche Jahr nicht mit dem 1. Januar wie das bürgerliche, sondern mit dem 1. Adventssonntage und ist die Sitte wohl mit der Gläubigkeit der ersten Christen in Einklang zu bringen, welche den Beginn des Kirchenjahres mit dem Anfang des Leben Jesu und seines Eintrittes in die Welt in Einklang zu bringen versuchte. Wir sahen schon früher, dass bei der Feier unserer Weihnachtszeit vielfach römische und nordische Gebräuche in die christliche Kirche mit übergingen und sich in dieser erhielten bis auf den heutigen Tag. So erwähnten wir beispielsweise des festlichen Julabends unserer Vorfahren und dürften wohl jetzt darauf hinweisen, dass man in Rom zur Zeit des Saturnfestes vor Anbruch des Morgens eine Menge Wachslichter anzündete. Beide Ursachen mögen darauf hingewirkt haben, dass man in der alten Kirche den Abend und die Nacht vor dem Weihnachtsfeste festlich beging. Zunächst versammelten sich die gläubigen Christen am heiligen Abend in den festlich mit Tannenbäumen und der Krippe geschmückten Kirchen. Jedes brachte sein Wachslicht mit, während der Priester und die beim kirchlichen Dienst fungierenden Personen im grellen Fackelschein sich vor dem dunklen Hintergrunde des Altars abhoben. Es ertönten die Weihnachtslieder, die Psalmen und Hymnen, und wenn diese verklungen waren, trat der festlich geschmückte Priester vor die Gemeinde und begann gewöhnlich seine Predigt mit dem alttestamentarischen Spruche 2 Mose 16, 6-7. Am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat, und des Morgens werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen. Wieder ertönten dann Chöre, welche das Gloria in Excelsis, das Halleluja und das Credo unter rauschender Musikbegleitung ausführten. Die Lichter brannten die ganze Nacht hindurch. Von den köstlich mit den kostbarsten Geräten, Edelstein, Gold und Teppichen geschmückten Altären duftete sinnesberauschender Weihrauch, und die Priester versahen ihr Amt in den besten Festkleidern. In der Petruskirche in Rom erreichte die Pracht und der Glanz den höchsten Gipfel. Nach einer Schilderung des heiligen Abends und des Gottesdienstes in der genannten Kirche heißt es dort: Der Papst zelebriert festlich Begehen selbst. Auf dem Hochaltar prangen goldene Kleinodien, Kruzifix, Tiara, die dreifache Papstkrone, Ornat, kleine Bildsäulen der Hauptapostel. Umgeben von dem ganzen glänzenden Gefolge des Klerus, von dienenden Edlen begleitet, Garden voran und am Schluss zieht der Papst in die Kirche. Trompetenfanfaren begrüßen ihn. Die Sixtinische Kapelle empfängt ihn mit Gesang, das Volk sinkt auf die Knie und der Papst gibt den Segen. Es wurden überhaupt in der alten christlichen Kirche zwei Gottesdienste, Messen, während der Heiligen Nacht abgehalten, und zwar die eine in der Nacht, die andere am Morgen. Der zweite Gottesdienst am Morgen, die sogenannten Frühmetten oder Christmetten, artete leider mit der Zeit sehr aus und wurde dieselbe wegen des dabei stattgefundenen Unfugs fast überall verboten. Nur in einzelnen Gegenden hat sich die schöne Sitte in reinerer, religiöser Form zu erhalten gewusst. Über den Unfug, der in den Kirchen zur Zeit der Christmetten getrieben wurde, liegen uns eine große Menge Schilderungen vor, von denen wir nur zwei hier an dieser Stelle wiedergeben wollen. Die Schilderung eines Augenzeugen aus dem 16. Jahrhundert lautet über die anstößigen Vorgänge, wie sie sich in den Kirchen Stralsunds vor der Reformation abspielten, in folgender Weise. Während der langen Dauer der Christmetten war das Gotteshaus ein Tummelplatz des Unfugs. In Frauenkleidern saßen Jungen in den Frauenstühlen, andere hatten sich wie Hirten gekleidet und führten an Stricken allerlei Tiere, Hunde, Schafe, Ziegenböcke. Mit diesen Bestien liefen sie die Kirche auf und ab und schrien oder legten sich hin. Andere führten mit Erbsen gefüllte Schweineblasen mit sich. Diese zersprengten sie auf den Leichensteinen, dass es wie ein Schuss aus einem Feuerrohr knallte. Dazu wurde von allen gesprungen, getanzt und gelärmt. Wer am besten tobte, gefiel am besten. Durch solchen Spalk sollte die Verkündigung der Geburt Christi durch die Engel und durch die Freude der Hirten dargestellt werden. Noch toller und ungezügelter ging es in Zittau zu. Ein Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts schreibt hierüber. Der Gottesdienst begann morgens um 4 Uhr. Die Kirche war erleuchtet, es erschallten Musik und lateinische Gesänge. Das Fest lockt eine Menge Menschen aus den benachbarten Bergstädten dahin, die sich mit Branntwein und Honigkuchen reichlich zu versehen pflegten, um sich gegen die Kälte zu schützen und um das Christfest zu begehen. Die Kirche war gepropft voll und der Lärm so groß, als wenn alle Trommeln eines Regiments auf einmal geschlagen würden. Der entsetzliche Dampf von Branntwein, Lichtern und Tabak erfüllte die Kirche und erstickte fast den einzigen nüchternen Mann, den Prediger. Dieser konnte wegen des erstaunlichen Getöses nicht reden, stand still und sah von der Kanzel herab den Unfug der Gemeinde. Neben diesen Ausartungen war man an anderen Orten aber auch wieder bemüht, auf das Gemüt der Kirchenbesucher einzuwirken und es in eine kindlich, weihnachtsfrohe Stimmung zu versetzen. Die Orgeln wurden mit allerlei Spielereien versehen und es erklangen während der Christmette der sogenannte Vogelgesang, wobei sich zur gleichen Zeit Sonne, Mond und Sterne, der behaarfte David und die Posaunenengel an der Orgel drehten. Da, wo sich die Christmette noch bis jetzt erhalten, trägt sie den Charakter eines würdigen Gottesdienstes an sich und wird gern von alt und jung daran teilgenommen. Das Läuten der Kirchenglocken um Mitternacht, sowie das Musizieren und Singen von den Türmen um dieselbe Zeit oder in äußerster Frühe der heiligen Christnacht, ist auf die frühere Feier der Christnacht zurückzuführen. Das Christfest selbst feierte man nach seiner Entstehung ursprünglich nur einen Tag. Später wurden jedoch, und zwar im Jahr 1094, 4 Feiertage auf der Kirchenversammlung zu Konstanz festgelegt. Nachher verringerte sich die Zahl der Festtage auf 3 und wurde die Zahl lange festgehalten im Hinblick auf die göttliche Dreieinigkeit. Erst in diesem Jahrhundert, und zwar in Preußen, laut Kabinettsordre, vom 26. Juni 1826 und in Sachsen seit 1831 wurde die Zahl der Festtage auf 2 beschränkt. Die anglikanische Kirche hat nur einen Feiertag, den Christmas Day. In Schottland wird heutzutage noch kein Christfest gefeiert. Die sich an das eigentliche Weihnachtsfest anschließenden 12 heiligen Nächte der Deutschen wurden jedenfalls zur Zeit der ersten Einführung des Christentums in Deutschland mit in den Kreis der Feierlichkeiten gezogen und ihnen aber christliche Deutung nach und nach untergeschoben. So wurde der zweite Weihnachtsfeiertag zum St. Stephanstage. Stephanus war bekanntlich der Erste, der wegen seiner Gläubigkeit den Märtyrertod erleiden musste. Die Todestage der Märtyrer wurden als ihre Geburtstage zum höheren Leben angesehen. So hieß ein Wort der alten Kirche, welches am Stephanstage gebraucht wurde: Herinatus est Christus in terris, ot hodie Stephanus nasceretur in coelis. Das heißt auf Deutsch: Gestern ward Christus auf Erden geboren, damit heute Stephanus geboren würde im Himmel. Wegen dieses seines Märtyrertodes wurde der zweite Feiertag zu seiner Gedächtnisfeier eingerichtet. Diese Festfeier ist ziemlich alt, denn Gregorius von Nyssa, gestorben 394 nach Christus, spricht bereits in einer am 26. Dezember gehaltenen Festrede von der Feier dieses Festes. Ebenso erzählt uns Augustinus, dass in der Gemeinde zu Hippo in Afrika der Stephanstag seit dem Jahre 425 gefeiert wurde. Der 27. Dezember ist der Gedächtnistag für den Evangelisten Johannes. Nach der Tradition soll er um 110 bis 120 nach Christus gestorben sein. Er war der Jünger Jesu, der im schönsten Freundschaftsbunde mit ihm lebte, der, wie uns das Neue Testament berichtet, an des Herrn Brust lag. Er war einer der vertrautesten Jünger Jesu, was wohl daher kommen mag, dass er die Lehren des Meisters am ehesten zu fassen vermochte. Nach Jesu Heimgang war er für die Verbreitung des Christentums in Jerusalem tätig und siedelte dann nach Ephesus über, wo er als Obervorsteher, Bischof der ephesinischen und benachbarter Gemeinden gewirkt haben soll. Nach der kirchlichen Überlieferung wird erzählt, dass er nach Rom gekommen und hier verbrannt worden sei. Vor seiner Verbrennung soll er dort in ein Fass siedenden Öles geworfen worden, aus demselben aber verjüngt wieder hervorgegangen sein. Abgebildet wird Johannes gewöhnlich einen Kelch mit vergiftetem Weine in der Hand haltend. Nach der Sage verwandelte sich dieses Gift unter dem Zeichen des Kreuzes, das er vor dem Genuss machte, in die Gestalt einer Schlange, die sich hierauf aus dem Kelch herauswand und den Wein auf diese Weise für ihn genießbar machte. Der 28. Dezember, der frühere dritte Feiertag, wurde schlechthin der Kindleinstag genannt, zum Andenken an die unschuldigen Kinder, welche Herodes zu Bethlehem einst ermorden ließ. Man betrachtete sie als Märtyrer und nannte sie mit kindlichem Gefühle die Blumen der Märtyrer, Flores Martyrum. Aus der Reihe der 12 heiligen Tage oder Nächte dürfte der Silvester noch herauszuheben sein. Diesen Namen trägt der 31. Dezember zu Ehren des Papstes Silvester I., 314 bis 335, der nach der christlichen Überlieferung am 31. Dezember 335 gestorben sein soll. Er soll den Kaiser Konstantin den Großen getauft haben, wobei ihm der Kaiser Rom mit Umgebung zum Geschenk gemacht haben soll. Von jenem Tage ab wurde das Christentum als die zu Recht bestehende Staatsreligion im Römischen Reich erhoben und wegen dieses wichtigen Ereignisses ist der letzte Tag des bürgerlichen Jahres nach ihm benannt worden. Gegenüber den rauschenden Vergnügungen der Römer, welche diese an dem Tage ausführten, wurde schon im 4. Jahrhundert verordnet, dass der Silvester und das Neujahr als ein strenger Buß- und Fasttag gefeiert werde. Zur Erinnerung an die Beschneidung Christi und zugleich wegen des Beginns des bürgerlichen Jahres wird am 1. Januar das Neujahrsfest gefeiert. In den ersten Jahrhunderten war, wie schon oben bemerkt, das Neujahr ein strenger Bußtag und wurde der Blick der Glieder der Kirche nicht auf den freudig ernsten Jahreswechsel gerichtet. Überhaupt rechnete man den Beginn des neuen Jahres sehr verschieden. Papst Eugen IV. Drang zum Beispiel noch im Jahre 1440 darauf, dass das neue Jahr nicht wie bei den römischen Heiden mit dem 1. Januar, sondern mit dem Geburtsfeste Christi beginne. Es geht hieraus deutlich genug hervor, dass die römische bürgerliche Einteilung des Jahres beibehalten worden war. In England begann das Jahr mit dem 25. März. Später verlegte die angelsächsische Kirche den Beginn des neuen Jahres auf den Christabend. Chroniken aus dem Mittelalter und kirchliche Kanzleien rechneten durch das ganze Mittelalter hindurch den Beginn des neuen Jahres mit dem Weihnachtstag. Häufig findet man deshalb ähnliche Stellen wie zum Beispiel diese. An dem heiligen Weihnachtstag, als man anhub zu zählen von Christi Geburt 801 Jahr. In Frankreich wurde der Anfang des bürgerlichen Jahres unter Karl dem IX. Im Jahre 1564, in den Niederlanden und in Spanien im Jahr 1575, in Schottland im Jahre 1600 festgesetzt. Dem Vorgehen dieser Staaten folgten dann die übrigen in kurzer Zeit nach. Nur Russland hielt noch längere Zeit an seinem alten Brauche fest. Denn erst im Jahre 1706 gelang es Peter dem Großen, den Beginn des neuen Jahres vom 1. September auf den 1. Januar zu verlegen. Das letzte der zum Weihnachtsfestkreis gehörigen Feste bildet das Epiphaniafest. Wir gaben schon früher das Nähere über die Entstehung dieses Festes und wiederholen nur, dass man, nachdem dasselbe seiner Würde als Geburtsfest Christi entkleidet war, es vom 5. oder 6. Jahrhundert ab als Tauffest Jesu feierte. So wurde es in der morgenländischen Kirche fortgefeiert. In der abendländischen dagegen verlegte man auf diesen Tag das Fest der heiligen drei Könige, das Fest der Erscheinung der Weisen aus dem Morgenlande. Der Evangelist Matthäus, Kapitel 2, 1 bis 12, bot hierzu die geschichtliche Unterlage und erlangte nunmehr das Fest mit dieser Bedeutung eine außerordentliche Beliebtheit im Abendlande. Nach den Angaben des Matthäus waren die drei bei dem Kinde Jesu erscheinenden Männer Weise, worunter wir Mitglieder der persischen Priesterkaste, welche sich mit Astrologie beschäftigten, zu verstehen haben. Aus ihnen hat man aufgrund der Bibelstelle Psalm 72, 10 »Die Könige am Meer und in den Inseln werden Geschenke bringen. Die Könige aus Reich Arabien und Saba werden Gaben zuführen. Alle Könige werden ihn anbeten, alle Heiden werden ihm dienen. Drei Könige gemacht. Da dieselben nun dreierlei Geschenke bringen, so schloss man, dass es ihrer drei gewesen seien. Doch gibt es hierüber auch andere Lesarten, wonach es 12, 14, ja sogar 15 Mann gewesen sein sollen. Ein englischer Schriftsteller des 8. Jahrhunderts weiß sogar ihre Namen und ihr Alter anzugeben, indem er behauptet, der eine, der persische König, habe Kaspar geheißen und sei 60 Jahre alt gewesen. Der zweite habe den Namen Melchior geführt, sei König von Nubien und 40 Jahre alt gewesen. Der dritte, Balthasar, sei König von Saba und 20 Jahre alt gewesen. Nach der Sage sind ferner ihre Gebeine im 12. Jahrhundert aufgefunden und nach Köln gebracht worden. Dort liegen ihre Gebeine in der heiligen Dreikönigskapelle des Doms in mit Edelsteinen verzierten Särgen. Das Fest wird nur noch in der katholischen Kirche am 6. Januar gefeiert, während es die evangelische auf den nächsten Sonntag verlegt hat. Die Benennungen obere Neujahr, das große Neujahr und das hohe Neujahr datieren noch aus der Zeit, in der die Christen gegen das bürgerliche Neujahr einen Widerwillen zeigten und durch diese Benennung den Gegensatz anzeigen und damit ausdrücken wollten, dieses Fest sei das wahre Neujahrsfest. Ende von Der Weihnachtsfestkreis aus Das goldene Weihnachtsbuch von Hugo Elm. Dezember. Die Christblume von Paula Demel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Die Christblume von Paula Demel. Einsam ist die Blume, von der ich euch heute erzählen will. Sie kennt nicht die frohen Tage des Frühlings, noch die duftreichen Nächte des Sommers. Keine flüsternden Gefährtinnen wachsen neben ihr auf, kein Vogel singt sie in Träume, an Schnee und Eis muß sie schauen. Der Nordwind streicht über sie hin, und das eintönige Krächzen der Rabenvögel ist ihre Musik. Und doch ist sie weiß und zart wie nur eine ihrer Schwestern. Anmutig wächst sie aus dem Kranze grüner Blätter empor, und ihr tiefer Kelch hütet die Geheimnisse der Blumen, und sie fühlt keinen Winterschmerz. Still und stolz steht sie in ihrer Kraft. Sie weiß, dass sie begnadet ist, die einzige Blume, die im Winter blühen darf, die einzige Blume, die das heilige Christfest feiern darf mit den Bewohnern der Erde. Sage mir, Schwester der Lilie, was rief dich ins winterliche Leben? Was gab dir die Macht, der Kälte und dem Sturm zu trotzen? Warum schläfst du nicht im Frieden der Erde? Die Blätter rauschen mir Töne und Akkorde zu, sie raunen und rauschen. Silben höre ich, Worte, und nun will ich ihre Geschichte erzählen. Es ist Totensonntag. Auf dem Wege zum Kirchhof geht eine stille, dunkle Schar Menschen. Sie tragen Totenkränze, Tannenreißer und Immortellien, immergrüne Eichen und rote Vogelbeeren. Sie gehen schweigend, als dächten sie vergangener Tage oder träumten in banger Hoffnung von künftiger Helle. Der letzte im Zuge ist ein kleiner Knabe, der auf der Schulter ein grünes Holzkreuz trägt, eine schwere Last für einen jungen Körper. Es ist ein armseliges Kreuz, roh gefügt, mit abgeschrägten Ecken, des Knaben Blicke aber ruhen liebevoll darauf. Seine jungen, ungeübten Hände haben wohl selbst das Holz geschnitzt. Aus der Kapelle des Totenhauses läutet die kleine Glocke, und andächtig zieht die Schar der Trauernden durch das Portal. Ein leiser Wind geht mit ihnen. Es sind die Todesengel, die dem Zuge unsichtbar folgen. Vom breiten Mittelwege aus verteilen sich lautlos die Gäste der Toten. Bald hat auch der blasse Knabe das Grab seiner Mutter gefunden. Es ist ein frischer Hügel. Ohne Schmuck und ohne Pflege liegt er im kühlen Frühnebel. Der Kleine kniet nieder, pflanzt sein Kreuzchen zu Häupten der Toten und betet leise. Der Engel, der ihm folgte, beugte sich nieder, um die Inschrift zu lesen. »Liebe Mutter«, steht in großen, kindlichen Buchstaben auf dem Querholz, sonst nichts. Da küsst der Engel das Kind aufs Haupt. Die anderen Gräber schmücken sich nach und nach mit den Blumen und Kränzen der Leidtragenden. Des Knaben Augen aber sahen angstvoll über das leere Grab, und ein Zucken des Schmerzes ging über das kleine Gesicht. »Lieber Gott«, betete er leise, »lass meiner Mutter auch eine schöne Blume wachsen. Ich muss fort ins Waisenhaus und kann ihr keine mehr bringen. Du aber kannst es, lieber Gott. Du bist gut und allmächtig, und ich bitte dich so sehr.« Da küsst der Engel das Kind zum zweiten Male, und ein stiller Schein der Gewissheit kam in die braunen Augen des Knaben. Er rückte das Kreuz noch einmal zurecht, küsste das Grab seiner Mutter und folgte den anderen Leuten, die den Heimweg antraten. Der Engel aber flog heim zu Gott und brachte ihm den Wunsch des Knaben. »Es ist Winter«, sprach der Herr. »Alle Pflanzen schlafen. Soll ich dieses Kindes wegen meine ewigen Gesetze ändern?« »Deine Allmacht, o Herr, ist größer als dein Gesetz, deine Güte reicher als dein Wille.« Da lächelte der Herr, daß die Wolken erstrahlten und ein Klingen durch die Sterne ging. »Komm«, sagte er zum Engel, und sie traten schweigend in den Garten des Paradieses. Dort blühten die Blumen, die achtlose Hände auf Erden fortgeworfen und achtlose Füße zertreten haben. Schöner blühen sie hier im himmlischen Licht als in der irdischen Sonne. Und als der Schöpfer zu ihnen trat, reckten sich Ranken und Gräser ihm entgegen, und die Kelche strömten über von Duft und Glanz. Gott aber trat zu einer weißen Lilie, nahm die zitternde aus dem Schoße des Himmels, küßte sie und gab sie dem Engel. Dem Erdenkinde zur Freude und meinem Sohne zum Angedenken blühe diese Botin des Himmels künftig auf Erden in Eis und Schnee. Die Winde sollen ihre Samen durch die Länder des Nordens tragen. Die Wärme meines Willens ströme durch ihre Wurzeln und bleibe ihr für die Dauer der irdischen Zeit. Du aber lege das Zeichen des Todes ab und schütze den Knaben mit dem warmen Herzen. Breite deine Flügel um ihn aus, dass der Same, der in seiner Seele keimt, auch in Frost und Dürre nicht ersterbe und die Blume der Menschenliebe daraus erblühe. Sie ist toller als alle Blumen des Paradieses. Dankbar neigte sich der Engel, küßte des Herrn Gewand und ging seinen Befehlen zu folgen. So ist die Christblume auf die Erde gekommen und fromme Menschen fühlen ihren heiligen Ursprung. Ende von Die Christblume von Paula Demel, aufgenommen von Elli, November 2009. Elfter Dezember. Es treibt der Wind aus Advent von Rainer Maria Rilke. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Es treibt der Wind aus Advent von Rainer Maria Rilke. Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt, und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird. Und lauscht hinaus, den weißen Wegen, streckt sie die Zweige hin, bereit, und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. Ende von Es treibt der Wind aus Advent von Rainer Maria Rilke. Zwölfter Dezember. Der Schneemann von Manfred Küber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Der Schneemann von Manfred Küber. Es war einmal ein Schneemann, der stand mitten im tief verschneiten Walde und war ganz aus Schnee. Er hatte keine Beine und Augen aus Kohle und sonst nichts, und das ist wenig. Aber er war kalt, furchtbar kalt. Das saugte auch der alte, griesgrämige Eiszapfen von ihm, der in der Nähe hing und noch viel kälter war. »Sie sind kalt«, sagte er ganz vorwurfsvoll zum Schneemann. Der war gekränkt. »Sie sind ja auch kalt«, antwortete er. »Ja, das ist etwas ganz anderes«, sagte der Eiszapfen überlegen. Der Schneemann war so beleidigt, dass er fortgegangen wäre, wenn er Beine gehabt hätte. Er hatte aber keine Beine und blieb also stehen, doch nahm er sich vor, mit dem unliebenswürdigen Eiszapfen nicht mehr zu sprechen. Der Eiszapfen hatte unterdessen was anderes entdeckt, was seinen Tadel reizte. Ein Wiesel lief über den Weg und huschte mit eiligem Gruß an den beiden vorbei. »Sie sind zu lang, viel zu lang«, rief der Eiszapfen hinter ihm her. »Wenn ich so lang wäre wie Sie, ginge ich nicht auf die Straße.« »Sie sind doch auch lang«, knurrte das Wiesel verletzt und erstaunt. »Das ist etwas ganz anderes«, sagte der Eiszapfen mit unverschämter Sicherheit und knackte dabei ordentlich vor lauter Frost. Der Schneemann war empört über diese Art, mit Leuten umzugehen, und wandte sich, soweit ihm das möglich war, vom Eiszapfen ab. Da lachte etwas hoch über ihm in den Zweigen einer alten schneeverhangenen Tanne. Und wie er hinaufsah, saß ein wunderschönes, weißes, kleines Schneeelfchen oben und schüttelte die langen, hängenden Haare, dass tausend kleine Schneesternchen herabfielen und dem armen Schneemann gerade auf den Kopf. Das Schneeelfchen lachte noch lauter und lustiger. Dem Schneemann aber wurde ganz seltsam zumute und er wusste nicht, was er sagen sollte. Und da sagte er schließlich, »Ich weiß nicht, was das ist.« »Das ist etwas ganz anderes«, höhnte der Eiszapfen neben ihm. Aber dem Schneemann war so seltsam zumute, dass er gar nicht mehr auf den Eiszapfen hörte, sondern immer hoch über sich auf den Tannenbaum sah, in dessen Krone sich das weiße Schneeelfchen wiegte und die langen, hängenden Haare schüttelte, dass tausend kleine Schneesternchen herabfielen. Der Schneemann wollte unbedingt etwas sagen über das eine, von dem er nicht wusste, was es war, und von dem der Eiszapfen sagte, dass es etwas ganz anderes wäre. Er dachte schrecklich lange darüber nach, so dass ihm die Kohlenaugen ordentlich herausstanden vor lauter Gedanken, und schließlich wusste er, was er sagen wollte, und da sagte er, »Schneeelfchen, im silbernen Mondenschein, du sollst meine Herzallerliebste sein.« Dann sagte er nichts mehr, denn er hatte das Gefühl, dass nun das Schneeelfchen etwas sagen müsse. Das war ja wohl auch nicht unrichtig. Das Schneeelfchen aber sagte nichts, sondern lachte so laut und lustig, dass die alte Tanne, die doch sonst gewiss nicht für Bewegung war, missmutig und erstaunt die Zweige schüttelte und sogar vernehmlich knarrte. Da wurde es dem armen kalten Schneemann so brennend heiß ums Herz, dass er anfing vor lauter brennender Hitze zu schmelzen. Und es war nicht schön. Zuerst schmolz der Kopf. Und das ist das Unangenehmste. Später geht's ja leichter. Das Schneeelfchen aber saß ruhig hoch oben in der weißen Tannenkrone und wiegte sich und lachte und schüttelte die langen hängenden Haare, dass tausend kleine Schneesternchen herabfielen. Der arme Schneemann schmolz immer weiter und wurde immer kleiner und armseliger, und das kam alles von dem brennenden Herzen. Und das ist so weitergegangen, und der Schneemann war schon fast kein Schneemann mehr. Da ist der heilige Abend gekommen, und die Englein haben die goldenen und silbernen Sterne am Himmel geputzt, damit sie schön glänzen in der heiligen Nacht. Da ist etwas Wunderbares geschehen. Wie das Schneeelfchen den Sternenglanz der heiligen Nacht gesehen hat, da ist ihm so seltsam zumute geworden, da hat's mal auf den Schneemann heruntergesehen, der unten stand und schmolz und eigentlich schon so ziemlich zerschmolzen war. Da ist's dem Schneeelfchen so brennend heiß ums Herz geworden, dass es heruntergehuscht ist vom hohen Tann und den Schneemann auf den Mund geküsst hat, so viel noch davon übrig war. Und wie die beiden brennenden Herzen zusammen waren, da sind sie alle beide so schnell geschmolzen, dass sich sogar der Eiszapfen darüber wunderte, so ekelhaft und unverständlich ihm die ganze Sache auch war. So sind nur die beiden brennenden Herzen nachgeblieben, und die hat die Schneekönigin geholt und in ihren Kristallpalast gebracht, und da ist es wunderschön, und der ist ewig und schmilzt doch nicht. Und zu all dem läuten die Glocken der heiligen Nacht. Als aber die Glocken läuteten, ist das Wiesel wieder herausgekommen, weil es so gerne das Glockenläuten hört, und da hat's gesehen, dass die beiden weg waren. »Die beiden sind ja weg«, sagt es, »das ist wohl der Weihnachtszauber gewesen.« »Ach, das war etwas ganz anderes«, sagte der Eiszapfen rücksichtslos, und das Wiesel verzog sich empört in seine Behausung. Auf die Stelle aber, wo die beiden geschmolzen waren, fielen tausend, abertausend kleine weiße, weiche Flocken, so daß niemand mehr was von ihnen sehen und sagen konnte. Nur der Eiszapfen hing noch genauso da, wie er zuerst gehangen hatte. Und der wird auch niemals mit einem brennenden Herzen schmelzen und auch gewiß nicht in den Kristallpalast der Schneekönigin kommen, denn der ist eben etwas ganz anderes. Ende von Der Schneemann von Manfred Küber, aufgenommen von Elli, November 2009. Dezember. Ein Lied hinterm Ofen zu singen von Matthias Claudius. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avai im November 2009. Ein Lied hinterm Ofen zu singen von Matthias Claudius. Der Winter ist ein rechter Mann, kernfest und auf die Dauer. Sein Fleisch fühlt sich wie Eisen an und scheut nicht süß noch sauer. War je ein Mann gesund, ist er's, er krankt und kränkelt nimmer, weiß nichts von Nachtschweiß noch Vapeurs und schläft im kalten Zimmer. Er zieht sein Hemd im Freien an und lässt's vorher nicht wärmen und spottet über Fluss im Zahn und kolik in Gedärmen. Aus Blumen und aus Vogelsang weiß er sich nichts zu machen, hasst warmen Drang und warmen Klang und alle warmen Sachen. Doch wenn die Füchse bellen sehr, wenn's Holz im Ofen knittert und um den Ofen Knecht und Herr die Hände reibt und zittert, wenn Stein und Bein vor Frost zerbricht und Teich und Seen krachen, das klingt ihm gut, das hasst er nicht, dann will er sich totlachen. Sein Schloss von Eis liegt ganz hinaus beim Nordpol an dem Strande, doch hat er auch ein Sommerhaus im lieben Schweizerlande. So ist er denn bald dort, bald hier, gut Regiment zu führen, und wenn er durchzieht, stehen wir und sehen ihn an und frieren. Ende von Ein Lied hinterm Ofen zu singen von Matthias Claudius. Dezember. Und wieder nun von Arno Holz. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Und wieder nun von Arno Holz. Und wieder nun lässt aus dem Dunkeln die Weihnacht ihre Sterne funkeln. Die Engel im Himmel hört man sich küssen, und die ganze Welt riecht nach Pfeffernüssen. So heimlich war es die letzten Wochen, die Häuser nach Mehl und Honig rochen, die Dächer lagen dick verschneit, und fern, noch fern schien die schöne Zeit. Man dachte an sie kaum dann und wann. Mutter teigte die Kuchen an, und Vater, dem mehr der Lehnstuhl taugte, saß daneben und las und rauchte. Doch plötzlich, eh man sich's versah, mit einem Mal war sie wieder da. Mitten im Zimmer steht nun der Baum. Man reibt sich die Augen und glaubt es kaum. Die Ketten schaukeln, die Lichter wehen. Herrgott, was gibt's da nicht alles zu sehen? Die kleinen Kügelchen und hier die niedlichen Krönchen aus Goldpapier. Und an all den grünen, glitzernden Schnürchen, all die unzähligen, kleinen Figürchen. Mohren, Schlittschuhläufer und Schwälbchen, Elefanten und kleine Kälbchen, Schornsteinfeger und trommelnde Hasen. Dicke Kerle mit roten Nasen, reiche Hunde und arme Schlucker, und alles, alles aus purem Zucker. Ein alter Herr mit weißen Bäffchen hängt gerade unter einem Äffchen. Und hier gar schält sich aus seinem Ei ein kleiner geflügelter Nackedei. Und oben, oben erst in der Krone, da hängt eine wirkliche gelbe Kanone und ein Husarenleutnant mit silbernen Tressen. Ich glaube wahrhaftig, man kann ihn essen. In den offenen Mäulerchen ihre Finger stehen um den Tisch die kleinen Dinger, und um die Wette mit den Kerzen puppern vor Freuden ihre Herzen. Ihre großen blauen Augen leuchten, indes die unsern sich leise feuchten. Wir sind ja leider schon längst erwachsen, uns dreht sich die Welt um andere Achsen. Und zwar zumeist um unser Büro. Ach, nicht wie früher mehr macht uns froh aus Zinkblech eine Eisenbahn, ein kleines Schweinchen aus Marzipan. Eine Blechtrompete gefiel uns einst sehr, der Reichstag interessiert uns heut mehr. Auch sind wir verliebt in die Regel des Tris und spielen natürlich auch Lotterie. Uns quälen 1007 Sachen. Mit einem Wort, um es kurz zu machen, wir sind große, verständige, vernünftige Leute. Nur eben heute nicht. Heute. Heute. Über uns kommt es wie ein Traum. Ist nicht die Welt heut ein einziger Baum, an dem Millionen Kerzen schaukeln? Alte Erinnerungen gaukeln aus fernen Zeiten an uns vorüber. Und jede klagt, hinüber, hinüber. Und ein altes Lied fällt uns wieder ein. O selig, o selig, ein Kind noch zu sein. Ende von Und wieder nun von Arno Holz. Dezember. Weihnachtsmärchen von Franz von Pocky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Weihnachtsmärchen von Franz von Pocky. In einem Häuschen am Eingang eines Waldes lebte ein armer Tagelöhner, der sich mit Holzhauen mühsam sein Brot verdiente. Er hatte eine Frau und zwei Kinder, ein Kneblein und ein Mägdelein. Das Kneblein hieß Valentin und das Mädchen Marie, und sie waren gehorsam und fromm zu der Eltern Freude und halfen ihnen fleißig bei der Arbeit. Als die guten Leute eines Winterabends, da es draußen schneite und wehte, zusammensaßen, da pochte es leise an das Fenster, und ein feines Stimmchen rief draußen: »Oh, lasst mich in euer Haus! Ich bin ein armes Kind und habe nichts zu essen und kein Obdach, und meine, schier vor Hunger und Frost umzukommen. Oh, lasst mich ein!« Da sprangen Valentin und Mariechen vom Tisch auf, öffneten die Türe und sagten: »Komm herein, armes Kind, wir haben selber nicht viel, aber doch immer mehr als du, und was wir haben, das wollen wir gern mit dir teilen.« Das fremde Kind trat ein und erwärmte sich am Ofen die erstarrten Glieder, und die Kinder gaben ihm zu essen, was sie hatten, und sagten: »Du wirst wohl müde sein. Komm, leg dich in unser Bettchen, wir wollen auf der Bank schlafen.« Da sagte das fremde Kind: »Danke es euch, mein Vater im Himmel.« Sie führten den kleinen Gast in ihr Kämmerlein, legten ihn zu Bett, deckten ihn zu und dachten sich: »Oh, wie gut haben wir es doch. Wir haben unsere warme Stube und unser Bettchen. Das arme Kind aber hat gar nichts als den Himmel zum Dach und die Erde zum Lager.« Als nun die Eltern zur Ruhe gingen, legten sich Valentin und Marie auf die Bank beim Ofen und sagten zueinander: »Das fremde Kind wird sich nun freuen, dass es warm liegt. Gute Nacht.« Die Kinder aber hatten kaum einige Stunden geschlafen, da erwachte die kleine Marie und weckte leise ihren Bruder und sagte: »Valentin, wach auf, hör doch mal die schöne Musik vor unserem Fenster.« Da rieb sich Valentin die Augen und lauschte. Es war ein wunderbares Klingen und Singen, das sich vor dem Hause vernehmen ließ. Und ganz deutlich hörten sie die Worte: »O heiliges Kind, wir grüßen dich, mit Hafenklang und Lobgesang. Du liegst in Ruhe, du heilig Kind, wir halten Wacht in dunkler Nacht. O heil dem Haus, in das du kehrst, es wird beglückt und hoch entzückt.« Als die Kinder das hörten, befiel sie eine freudige Angst. Sie traten ans Fenster, um zu schauen, was draußen geschehe.

Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Der kleine Tannenbaum von Manfred Küber. Es war einmal ein kleiner Tannenbaum im tiefen Tannenwalde, der wollte so gern ein Weihnachtsbaum sein. Aber das ist gar nicht so leicht, als man das meistens in der Tannengesellschaft annimmt, denn der heilige Nikolaus ist in der Beziehung sehr streng und erlaubt nur den Tannen als Weihnachtsbaum in Dorf und Stadt zu spazieren, die dafür ganz ordnungsmäßig in seinem Buch aufgeschrieben sind. Das Buch ist ganz erschrecklich groß und dick, so wie sich das für einen guten alten Heiligen geziemt. Und damit geht er im Walde herum in den klaren, kalten Winternächten und sagt es all den Tannen, die zum Weihnachtsfeste bestimmt sind. Dann erschauern die Tannen, die zur Weihnacht erwählt sind, vor Freude und neigen sich dankend. Dazu leuchtet es heiligen Heiligenschein und das ist sehr schön und sehr feierlich. Und der kleine Tannenbaum im tiefen Tannenwalde, der wollte so gerne ein Weihnachtsbaum sein. Aber manches Jahr schon ist der heilige Nikolaus in den klaren, kalten Winternächten an dem kleinen Tannenbaum vorbeigegangen und hat wohl ernst und geschäftig in sein erschrecklich großes Buch geguckt, aber auch nichts und gar nichts dazu gesagt. Der arme kleine Tannenbaum war eben nicht ordnungsmäßig vermerkt, und da ist er sehr, sehr traurig geworden und hat ganz erschrecklich geweint, so dass es ordentlich tropfte von allen Zweigen. Wenn jemand so weint, dass es tropft, so hört man das natürlich, und diesmal hörte das ein kleiner Wicht, der ein grünes Moosröcklein trug, einen grauen Bart und eine feuerrote Nase hatte und in einem dunklen Erdloch wohnte. Das Männchen aß Haselnüsse, am liebsten hohle, und las Bücher, am liebsten dicke, und war ein ganz boshaftes kleines Geschöpf. Aber den Tannenbaum mochte es gerne leiden, weil es oft von ihm ein paar grüne Nadeln geschenkt bekam für sein gläsernes Pfeifchen, aus dem es immer blaue, ringelnde Rauchwolken in die goldene Sonne blies. Und darum ist der Wicht auch gleich herausgekommen, als er den Tannenbaum so jämmerlich weinen hörte und hat gefragt, »Warum weinst du denn so erschrecklich, dass es tropft?« Da hörte der kleine Tannenbaum etwas auf zu tropfen und erzählte dem Männchen sein Herzeleid. Der Wicht wurde ganz ernst und seine glühende Nase glühte so sehr, dass man befürchten konnte, das Moosröcklein finge Feuer. Aber es war ja nur die Begeisterung und das ist nicht gefährlich. Der Wichtelmann war also begeistert davon, dass der kleine Tannenbaum im tiefen Tannenwalde so gern ein Weihnachtsbaum sein wollte und sagte bedächtig, indem er sich aufrichtete und ein paar Mal bedeutsam schluckte. »Mein lieber kleiner Tannenbaum, es ist zwar unmöglich, dir zu helfen, aber ich bin eben ich. Und mir ist es vielleicht auch nicht ganz unmöglich, dir zu helfen. Ich bin nämlich mit einigen Wachslichtern, darunter einem ganz bunten, befreundet. Und die will ich bitten, zu dir zu kommen.« Auch kenne ich ein großes Pfefferkuchenherz, das allerdings nur flüchtig, aber jedenfalls will ich sehen, was sich machen lässt. Vor allem aber, weine nicht mehr so erschrecklich, dass es tropft. Damit nahm der kleine Wicht einen Eiszapfen in die Hand als Spazierstock und wanderte los durch den tief verschneiten Wald der fernen Stadt zu. Es dauerte sehr, sehr lange, und am Himmel schauten schon die ersten Sterne der heiligen Nacht durchs winterliche Dämmergrau auf die Erde hinab. Und der kleine Tannenbaum war wieder ganz traurig geworden und dachte, dass er nun doch wieder kein Weihnachtsbaum würde. Aber da kam's auch schon ganz eilig und aufgeregt durch den Schnee gestapft, eine ganze kleine Gesellschaft, der Wicht mit dem Eiszapfen in der Hand und hinter ihm sieben Lichtlein, und auch eine Zündholzschachtel war dabei, auf der sogar etwas aufgedruckt war und die so kurze Beine hatte, dass sie nur mühsam durch den Schnee wackeln konnte. Wie sie nun alle vor dem kleinen Tannenbaum standen, da räusperte sich der kleine Wicht im Moosröcklein vernehmlich, schluckte ein paar Mal ganz bedeutsam und sagte, »Ich bin eben ich, und darum sind auch alle meine Bekannten mitgekommen. Es sind sieben Lichtlein aus allervornehmsten Wachs, darunter sogar ein buntes. Und auch die Zündholzschachtel ist aus einer ganz besonders guten Familie, denn sie zündet nur an der braunen Reibefläche. Und jetzt wirst du also ein Weihnachtsbaum werden.« Aber was das große Pfefferkuchenherz betrifft, das ich noch flüchtig kenne, so hat es auch versprochen zu kommen. Es wollte sich noch ein paar warme Filzschuhe kaufen, weil es gar so kalt ist draußen im Walde. Eine Bedingung hat es freilich gemacht. Es muss gegessen werden, denn das müssen alle Pfefferkuchenherzen. Das ist nun mal so. Ich habe schon einen Dachs benachrichtigt, den ich sehr gut kenne und dem ich einmal in einer Familienangelegenheit einen guten Rat gegeben habe. Er liegt jetzt im Winterschlaf, doch versprach er, als ich ihn weckte, das Pfefferkuchenherz zu verspeisen. Hoffentlich verschläft das nicht. Als das Männchen das alles gesagt hatte, räusperte es sich wieder vernehmlich und schluckte ein paar Mal gar bedeutsam, dann verschwand es im Erdloch. Die Lichtlein aber sprangen auf den kleinen Tannenbaum hinauf, und die Zündholzschachtel, die aus so guter Familie war, zog sich ein Zündholz nach dem anderen aus dem Magen, strich es an der braunen Reibfläche und steckte all die Lichtlein der Reihe nach an. Und wie die Lichtlein brannten und leuchteten im tief verschneiten Walde, da ist auch noch keuchend und atemlos vom eiligen Laufen das Pfefferkuchenherz angekommen und hängte sich sehr freundlich und verbindlich mitten in den grünen Tannenbaum, trotzdem es nun doch die warmen Filzschuhe unterwegs verloren hatte und arg erkältet war. Der kleine Tannenbaum aber, der so gerne ein Weihnachtsbaum sein wollte, der wusste gar nicht, wie ihm geschah, dass er nun doch ein Weihnachtsbaum war. Am anderen Morgen aber ist der Dachs aus seiner Höhle gekrochen, um sich das Pfefferkuchenherz zu holen. Und wie er ankam, da hatten es die kleinen Englein schon gegessen, die ja in der heiligen Nacht auf die Erde dürfen und die so gern die Pfefferkuchenherzen speisen. Da ist der Dachs sehr böse geworden und hat sich bitter beklagt und ganz furchtbar auf den kleinen Tannenbaum geschimpft. Dem aber war das ganz einerlei, denn wer einmal in seinem Leben seine heilige Weihnacht gefeiert hat, den stört auch der frechste Frechdachs nicht mehr. Ende von Der kleine Tannenbaum von Manfred Küber, aufgenommen von Elli, November 2009. Dezember. Die Geschichte vom Tannenbäumchen von Luise Büchner. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Jessie. Die Geschichte vom Tannenbäumchen von Luise Büchner. Tante Luise, sagte am anderen Abend Mathildchen, was erzählst du uns denn heute für eine Geschichte? Weißt du denn noch etwas? Ja, freilich weiß ich noch etwas. Hört mir nur zu. Ach, Tante, sagte das Mathildchen wieder, es dauert doch gar zu lange, bis das Christkind kommt. Ich kann es kaum noch aushalten und werde ganz ungeduldig. Ungeduldig? Das musst du dir vergehen lassen. Höre nur, wie geduldig das Tannenbäumchen war und wie es stille wartete, bis sein Zeit kam. Denn die Geschichte, die ich heute erzähle, kommt in unserem Garten vor. Die Kinder stützten ihre kleinen Ellenbogen auf der Tante Knie und sie begann. Es war einmal ein schöner, großer Garten. In dem standen eine Menge Bäume, welche alle die herrlichsten Früchte trugen. Auf dem einen wuchsen Kirschen, auf dem anderen Birnen, auf dem dritten Äpfel und so fort. Aber bei allen gab es etwas zu naschen, vom Frühjahr bis zum Herbst, und die Kinder, die in dem Garten wohnten, hatten die Bäume sehr lieb. Nun war es wieder einmal Frühling, und der Garten stand da in seinem schönsten Schmucke. Die Kirschbäume waren anzusehen, als wären sie mit Zucker bestreut. Die Pfirsiche hatten rosenrote Blüten wie der Abendhimmel, und die Apfelbäume waren mit weißen Röslein ganz überschüttet. Da war kein Strauch und kein Bäumchen, auch noch so klein, welches nicht eine Blütenflocke oder ein lichtes, saftgrünes Blättchen aufzuweisen hatte. Und wenn dann die liebe Sonne so drüber hinschien, war der Garten gar zu lieblich anzusehen. Aber mittendrinnen in all der Pracht stand ein kleiner Baum, für den schien kein Frühling gekommen zu sein. Denn starr und dunkelgrün streckten seine Nadeln sich hinaus, und auch nicht die kleinste weiße oder rote Blüte war daran aufzufinden. Das Bäumlein aber war trotz seiner Armut ganz zufrieden, beklagte sich nicht, und kam manchmal im Vorüberfliegen ein Vöglein seinem Wipfel nahe und ruhte sich darauf aus, so freute es sich wie die anderen Bäume an dessen Gezwitscher und dachte nicht daran, wie unscheinbar es neben ihnen aussah. Aber das ärgerte die schön geputzten Bäume, und ein hochmütiger Kirschbaum fing auf einmal an und sprach, »Es ist ein rechtes Glück, wenn man hübsch aussieht und auch zu etwas Gutes in der Welt. Was habe ich jetzt für feine, weiße Blüten? Und wenn diese abgefallen sind, dann kommen die frischen, grünen Blätter und zuletzt die prächtigen, roten Kirschen, an denen die kleinen und großen Leute ihr Vergnügen haben. Ach, wie froh bin ich, dass ich nicht so ein einfältiger Tannenbaum geworden bin, wie derjenige hier neben mir, der doch zu nichts auf der Welt gut ist, als um uns den Platz zu versperren.« »Du hast recht«, rief ein stattlicher Birnbaum, dein Nachbar ist mehr als überflüssig im Vergleich zu uns. Von meinen saftigen Birnen will ich noch gar nicht reden, aber welchen prächtigen Schatten gebe ich in der Hitze den lieben Kindern, die sich auf der Bank unter meinem Blätterdache ausruhen. Nicht einmal vor der Sonne vermag der einfältige Tannenbaum zu schützen. Ja, ja, fing nun ein dicker Apfelbaum an, mit uns kann sich der arme Tropf freilich nicht messen. Was mich aber am meisten verdrießt, dies ist, dass man die langen Zapfen, welche der Herbstwind von ihm herunterschüttelt und die weder für Mensch noch Tier genießbar sind, Tannäpfel nennt, als ob sie auch nur die entfernteste Ähnlichkeit mit meinen schmackhaften Früchten hätten. Es ist wirklich zu arg. Dabei schüttelte der alte Herr sein Haupt so gewaltig, dass dicke Blütenflocken zur Erde fielen und einzelne an den Nadeln des armen Tannenbäumchens hängen blieben. »Seht, wie er sich jetzt auch noch mit fremden Federn schmückt«, schrie ein naseweiser junger Pflaumenbaum. »Der Unverschämte! Er glaubt, weil er spitze Nadeln habe, dürfe er uns allen trotzen.« Und nun fingen alle Bäume zugleich an, auf die arme Tanne zu schelten, und lobten dabei unaufhörlich ihre eigenen Früchte sowie den Nutzen, den diese brächten. Selbst die Johannes- und Stachelbeerbüsche blieben nicht still, und niemand wollte dem bescheidenen Tannenbäumchen das mindeste Gute zuerkennen. Drüben über dem Bach war ein Wald voll schöner Buchen und Eichen. Auch diese fingen an, mitzuspotten und sich hervorzutun. Eine dicke Buche überschrie zuletzt alle und rief, »Wenn wir auch keine so süßen Früchte tragen wie der liebe Kirschbaum und der vortreffliche Apfelbaum, so sind wir doch gleichfalls von dem allergrößten Nutzen. Im Sommer geben wir kühlen, prächtigen Schatten, und im Winter heizen wir die Zimmer ein, wenn es draußen stürmt und schneit, denn wir haben gutes, festes Holz. Aber selbst das Holz der hässlichen Tanne ist elendes Zeug, macht schwarz und rußig und gibt keine Wärme. Nebenbei sind unsere kleinen Früchte auch gar nicht zu verachten. Die Buchäcker glänzen zwar äußerlich nicht durch ihre Schönheit, aber man presst gutes, festes Öl daraus, indem man Pfannkuchen und Kreppeln backen kann, die sehr gut zu den gekochten Kirschen und Pflaumen schmecken. »Nun, bist du bald fertig?« fing eine Eiche neben mir an. »Du tust, als ob du der erste Baum im Walde wärest. Mich lasse reden. Ich bin die deutsche Eiche und ein poetischer Baum. Wo es irgendein Fest gibt, macht man aus meinen Blättern Kränze. Ich komme in Millionen Gedichten vor und mein Laub wird überall hingestickt, in Gold, Seide und Perlen. Was nun den Nutzen betrifft, so ist der meinige ohne Widerrede der bedeutendste. Mit meinen Eicheln mästet man Schweine und es gibt verständige Leute genug, die essen lieber ein gutes Stück Schweinebraten als Kirschen und Birnen und wie all das süße, kraftlose Zeug heißt, mit dem ihr so gewaltig groß tut.« Nachdem die Eiche dies gesprochen hatte, fächelte sie sich mit ihren Zweigen, hob stolz den Wipfel empor und sah sich um, als wolle sie fragen, »Wagt es noch jemand, etwas zu sagen?« Wahrhaftig, die deutsche Eiche hatte mehr Mut als gewöhnlich ein deutscher Mensch. Die anderen Bäume blieben auch ganz still und keiner muckte, bis endlich eine schlanke, grüne Linde sich zu regen begann und leise säuselte. »Ei, ei, ihr lieben Freunde, am Ende bin ich doch noch die wichtigste von euch allen, wenn meine Blüten auch sehr klein und unscheinbar und fast nur durch ihren süßen Duft bemerkbar sind. Aber man bereitet guten, lindernden Tee daraus, und haben die kleinen Leute zu viel von dem guten Obst gegessen und davon Leibschneiden bekommen, und sind die Großen zu lange unter den Buchen und Eichen herumgeschwärmt, so daß sie sich den Schnupfen geholt, dann muß sie dieser gesund machen, damit sie wieder von vorn anfangen können.« Als die kluge Linde schwieg, nickten die anderen Bäume und lachten, denn sie waren der schönen Linde alle gut. Nur die Eiche brummte etwas in sich hinein von »Dumm und albern«, aber sonst blieb alles ruhig. Das arme Tannenbäumchen hatte die ganze Zeit über zitternd und schweigend dagestanden, doch nun suchte es die allgemeine Stille zu benutzen, um auch ein Wörtchen der Verteidigung zu sagen. Ganz leise und schüchtern fing es an. »Ach, ihr lieben Bäume, Ich weiß wohl, dass ihr mich als den schlechtesten von euch allen betrachtet, aber so ganz nutzlos und überflüssig bin ich doch auch nicht, wenn ich auch weniger schön geschmückt bin als ihr. Aus meinem Holze kann man Häuser und Schiffe bauen, und mit den Tannenzapfen machen die Leute ihr Feuer an, auch. Ha, ha, ha, schallte es da aus allen Ecken und Enden. Ha, ha, ha, hört doch das dumme Ding, wenn es nur lieber ganz geschwiegen hätte. Mit Hobelspänen kann man Feuer machen, als ob das ein Verdienst wäre. Ha, ha, ha. Und die Bäume bogen und neigten sich und wollten sich bald totlachen. Und der dicke Apfelbaum verlor noch manche weiße Blüte in seiner großen Lustigkeit. Endlich ging die Sonne unter. Die Vögel suchten ihr grünes Quartier auf und wollten ihre Ruhe haben. So wurden die Schwätzer dann stiller und stiller, und als der goldene Mond langsam heraufstieg, lag alles im tiefsten Frieden. Nur ein Baum konnte nicht ruhen und schlafen. Das war das Tannenbäumchen. Es war so betrübt, dass es gern bittere Tränen vergossen hätte, wenn es ein Mensch und kein Baum gewesen wäre. Ach, es konnte sich gar nicht zufrieden geben und wünschte sich auch weiche, flatternde Blätter und süße Früchte, damit es niemand mehr verspotten dürfte. Wie es nun so dastand in seiner Betrübnis, da ward es auf einmal vor ihm ganz helle und licht, und wie aus der Erde gewachsen, schwebte auf dem grünen Rasen ein wunderschöner Engel. Der hatte ein langes, schneeweißes Gewand, weiße Flügel an den Schultern, auf dem Kopfe trug er einen Kranz von den schönsten Rosen, und darüberhin hing ein langer Schleier, der glänzte wie gesponnenes Silber. Na, könnt ihr euch wohl denken, wer der schöne Engel gewesen? Natürlich war es niemand sonst als unser liebes Christkind, welches alles mit angehört und angesehen, wie es auch immer sieht, ob ein Kind lieb oder unartig ist. Das arme, bescheidene Tannenbäumchen tat ihm in tiefster Seele leid, und darum kam es jetzt zu ihm geflogen und sagte mit seiner süßen Stimme, »Tannenbäumchen, was fehlt dir denn?« Aber das Bäumchen konnte nicht antworten. Es war zu betrübt und auch zu erschreckt von dem hellen Glanz und Christkindchens Anblick. Er schüttelte nur leise den Wipfel. Da fuhr Christkindchen fort. »Tannenbäumchen, ich weiß es recht gut, was dir fehlt. Die bösen Bäume hier haben dich ausgelacht, weil du nicht so schön bist als sie. Aber warte nur, bald sollst du schöner sein als sie alle. Wenn der Winter kommt und Schnee und Eis auf der Erde liegt und all die Bäume hier kahl und entlaubt stehen, dann sollst du süßere und buntere Früchte tragen als Kirschen, Birnen und Äpfel, und die Kinder werden sich mehr über dich freuen und dich lieber haben als alle anderen Bäume auf der Welt.« Nachdem das Christkind dies gesagt, war es gerade so schnell wieder verschwunden, als es gekommen, und nur der liebe alte Mond warf noch goldene Strahlen auf die stille Welt. So vergingen Sommer und Herbst. Die Bäume hatten nach und nach all ihre Früchte hergegeben, und der Winter kam mit raschen Schritten heran. Wohl hatten sie sich noch manchmal das Tannenbäumchen ausgespottet, aber es machte sich nichts mehr daraus und dachte immer nur an das, was Christkindlein ihm versprochen hatte. Bald war an dem Apfel- und Birnbaum kein Blättchen mehr zu sehen. Die Eichen und Buchen streckten ihre nackten Arme zum Himmel empor und froren erbärmlich. Aber es half nichts. Es war eben Winter, und sie mussten sich von dem kalten Nordwind nach allen Seiten hin und her zausen lassen. Unser Tannenbäumchen hielt sich wacker. Es blieb so grün und frisch wie im Sommer und wartete in Geduld, bis seine Zeit käme. Auf einmal, in einer langen, dunklen Nacht, da ward es wieder ganz hell und licht, und der schöne Engel stand wieder neben dem Bäumchen und sagte, »Ich bin da, um mein Wort zu halten. Nun sollst du einmal sehen.« Neben dem Christkind im Schatten stand Nikolaus. Der hielt seinen großen Sack mit beiden Händen auseinander, und Christkind griff hinein und wieder hinein und überschüttete das Bäumchen mit goldenen Nüssen und Äpfeln, mit köstlichem Zuckerwerk, mit Rosinen und Mandeln, mit funkelnden Perlen und silbernen Sternen, so daß es schöner und bunter glänzte und prangte als je ein Baum zuvor. Dann steckte der Nikolaus brennende Kerzchen an die Zweige der Tanne. Da leuchtete sie fast so hell wie die Sternlein an dem dunklen Nachthimmel über ihr. Wie nun alles fertig war, klingelte Christkind laut und lange mit seiner silbernen Schelle, dass alle Bäume und Sträucher ringsumher aufwachten, sich verwundert umsahen und nicht wussten, woher auf einmal all der Glanz und die Pracht kam. »Seht hierher, ihr Necker und Spötter«, rief nun das Christkind mit lauter Stimme, »der herrlich geschmückte Baum vor euch, das ist das Tannenbäumchen, welches ihr ausgespottet und gekränkt habt, und das nun schöner ist als je einer von euch gewesen. Jetzt nehme ich es mit mir, wohin ihr niemals kommt, in warme, geschmückte, helle Stuben und zu fröhlichen Menschen. Alt und jung wird sich an seinem Anblick erfreuen, und die Kinder werden es am liebsten von allen Bäumen haben.« Damit nahm Christkindchen das Bäumchen in die Hand, breitete seine Flügel aus, und fort war es, ehe sich die erstaunten Bäume ein wenig von ihrer Verwunderung erholen konnten. Ganz verdutzt blickten sie dem hellen Streifen nach, bis er im Dunkel entschwand, und nickten dann verdrossen und kopfschüttelnd wieder ein. Wohin aber Christkind das Tannenbäumchen trug, das brauche ich euch nicht zu sagen, das wissen alle artigen Kinder, die zu Weihnachten eines von ihm bekommen. Nun esset ihr zwar gern frische Kirschen und süße Birnen, gebratene Äpfel und Pflaumenmus, wenn ich euch aber jetzt frage, welcher Baum ist euch der liebste von allen, was werdet ihr sagen?« Da riefen Georg und Mathildchen jubelnd und wie aus einem Munde, und alle Kinder rufen es mit ihnen, »Das Tannenbäumchen, das Tannenbäumchen!« Ende von »Die Geschichte vom Tannenbäumchen« von Luise Büchner. »20. Dezember. Knecht Ruprecht« von Theodor Storm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Knecht Ruprecht von Theodor Storm. »Von draus, vom Walde komm ich her, ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr. Überall auf den Tannenspitzen sah ich goldne Lichtlein sitzen, und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so strolcht durch den finsteren Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. »Knecht Ruprecht«, rief es, »alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen, und morgen flieg ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden.« Ich sprach, »O lieber Herre Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo's eitle gute Kinder hat.« »Hast du denn das Säcklein auch bei dir?« Ich sprach, »Das Säcklein, das ist hier, denn Äpfelnuss und Mandelkern fressen fromme Kinder gern.« »Hast du denn die Rute auch bei dir?« Ich sprach, »Die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die Schlechten, die trifft sie auf den Teil den Rechten.« Christkindlein sprach, »So ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus, vom Walde komm ich her, ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hier drinnen find. Sind's gute Kind, sind's böse Kind?« Ende von Knecht Ruprecht von Theodor Storm, gelesen von Elli, November 2009. »21. Dezember. Am kürzesten Tag« aus »Die Familie Pfäffling« von Agnes Sapper. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. »Am kürzesten Tag« aus »Die Familie Pfäffling« von Agnes Sapper. Es war der 21. Dezember, der kürzeste Tag des Jahres. Um dieselbe Tageszeit, wo im Hochsommer die Sonne schon seit 5 Stunden am Himmel steht, saß man heute noch bei der Lampe am Frühstückstisch, und als diese endlich ausgeblasen wurde, war es noch trüb und dämmerig in den Häusern. Allmählich aber hellte es sich auf, und die Sonne, wenn sie gleich tief unten am Horizont stand, sandte doch ihre schrägen Strahlen den Menschenkindern, die heute so besonders geschäftig durcheinander wimmelten. Es war ja der letzte Samstag vor Weihnachten, zugleich der Thomastag, ein Feiertag für die Schuljugend. Jedermann wollte die wenigen hellen Stunden benutzen, um Einkäufe zu machen. Wie viel Gänse und Hasen wurden da als Festbraten heimgeholt und wie viel Christbäume? Auf den Plätzen der Stadt standen sie ausgestellt, die Fichten und Tannen, von den kleinsten bis zu den großen stattlichen, die bestimmt waren, Kirchen oder Säle zu beleuchten. Mitten zwischen diesen Bäumen, von ihrem weihnachtlichen Duft und Anblick ganz hingenommen und im Anschauen versunken, stand unser kleiner Frieder. Er hatte für den Vater etwas in der Musikalienhandlung besorgt, kam nun heimwärts über den Christbaummarkt und konnte sich nicht trennen. Nun stand er vor einem Bäumchen, nicht größer als er selbst, saftig grün und buschig. Sie mochten vielleicht gleich alt sein, dieser Bub und dies Bäumchen, und sahen beide so rundlich und kindlich aus. Sie standen da, vom selben Sonnenstrahl beleuchtet, und wie wenn sie zusammengehörten, so dicht hielt sich Frieder zum Baum. »Du, dich meine ich, hörst du denn gar nichts? So wirst du nicht viel verdienen«, sagte plötzlich eine raue Stimme, und eine schwere Hand legte sich von hinten auf seine Schulter. Frieder erwachte wie aus einem Traum, wandte sich um und sah sich zwei Frauen gegenüber. Die ihn angerufen hatte, war eine große, derbe Person, eine Verkäuferin. Die andere eine Dame mit Pelz und Schleier. »Pack an, Kleiner, du sollst der Dame den Baum heimtragen. Du weißt doch die Luisenstraße«, sagte die Frau und legte ihm den Baum über die Schulter. »Ist der Junge nicht zu klein, um den Baum so weit zu tragen?«, fragte die Dame. »O, bewahre«, meinte die Händlerin, »der hat schon ganz andere Bäume geschleppt. Sagen Sie ihm nur die Adresse genau, wenn Sie nicht mit ihm heimgehen.« »Luisenstraße 43, zu Frau Dr. Heller«, sagte die Dame. »Sieh, auf diesem Papier ist es auch aufgeschrieben. Halte dich nur nicht auf, dass dich's nicht in die Hände friert.« Da Frieder immer noch unbeweglich stand, gab ihm die Verkäuferin einen kleinen Anstoß in der Richtung, die er einzuschlagen hatte. Frieder, den Baum mit der einen Hand haltend, den Papierzettel in der anderen, trabte der Luisenstraße zu. Er hatte so eine dunkle Ahnung, dass er mehr aus Missverständnis zu diesem Auftrag gekommen war, er wusste es aber nicht gewiss. Die Damen konnten die Bäume nicht selbst tragen, so mussten eben die Buben helfen. Er sah manche mit Christbäumen laufen, freilich meist größere. Er war eigentlich stolz, dass man ihm einen Christbaum anvertraut hatte, wenn ihm jetzt nur die Brüder begegnet wären oder gar der Vater. Wie die Zweige ihn so komisch im Hals kitzelten, wie ihm der Duft in die Nase stieg und wie harzig die Hand wurde. Allmählich drückte der Baum, obwohl er nicht groß war, unbarmherzig auf die Schulter. Man musste ihn oft von der einen auf die andere legen, und bei solch einem Wechsel entglitt ihm das Papierchen mit der Adresse und flatterte zu Boden, ohne dass die steife, von der Kälte erstarrte Hand es empfunden hätte. Nun schmerzten ihn die beiden Schultern, er trug den Baum frei mit beiden Händen. Aber da wurde Frieder hart angefahren von einem Mann, der ihm entgegenkam. »Du, du stichst ja den Menschen die Augen aus, halte doch deinen Baum hinter dich, so!« Und der Vorübergehende schob ihm den Baum unter den Arm. Nach kürzester Zeit kam von hinten eine Stimme. »Du Kleiner, du kehrst hier die Straße mit deinem Christbaum, halte doch deinen Baum hoch!« Ach, das war eine schwierige Sache. Aber nun war auch die Luisenstraße glücklich erreicht. Freilich, die Adresse war abhanden gekommen, aber Frieder hatte sich das Wichtigste gemerkt, Nummer 42 oder 43 und im zweiten Stock und bei einer Frau Doktor. Das musste nicht schwer zu finden sein. In Nummer 42a wollte niemand etwas von dem Baum wissen, aber in Nummer 42b bekam Frieder guten Bescheid. Das Dienstmädchen wusste es ganz gewiss, der Baum gehörte nach Nummer 47. Die Dame war zugleich mit ihr auf dem Markt gewesen und hatte einen Baum gekauft. Also nach Nummer 47. Als man ihn dort, seinen Baum, wieder nicht abnehmen wollte, kamen ihm die Tränen, und eine mitleidige Frau hieß ihn sich ein wenig auf die Treppe sitzen, um auszuruhen. »In der Luisenstraße wohnt nur ein Doktor«, sagte sie, »und das ist Dr. Weber in Nummer 24, bei dem musst du fragen.« Unser Frieder hätte nun lieber in Nummer 43 angefragt, denn er meinte sich zu erinnern, das sei die richtige Nummer, aber Frieder traute immer allen Leuten mehr zu als sich selbst, und so folgte er auch jetzt wieder dem Rat. Ging er Nummer 43 vorbei bis an Nummer 24 und hörte dort von dem Dienstmädchen der Frau Dr. Weber, sie hätten längst einen Baum und einen viel schöneren und größeren. Jetzt aber tropften ihm die dicken Tränen herunter, und als er wieder auf der Straße stand, wurde ihm auf einmal ganz klar, wo er jetzt hingehen wollte, heim zur Mutter. Es musste ja schon spät sein, vielleicht gar schon Essenszeit. Kam er da nicht heim, so hatte die Mutter Angst, und der Vater hatte ja gesagt, es dürfe nichts, gar nichts mehr vorkommen vor Weihnachten. Also nur schnell, schnell heim. Und es war wirklich höchste Zeit. Niemand hatte bis jetzt Friedas langes Ausbleiben bemerkt, als nun aber Marie und Anne anfingen, den Tisch zu decken, sagte Elschen, »Frieda hat versprochen, mit mir zu spielen, und nun ist er den ganzen Vormittag weggeblieben.« »Er ist gewiss schon längst bei den Brüdern im Hof auf der Schleife. Sieh einmal nach ihm«, sagten die Schwestern. Aber Frieda war verschollen, und die Geschwister fingen an, sich zu ängstigen. Nicht sowohl für den kleinen Bruder, was sollte dem zugestoßen sein, aber wenn er nicht zu Mittag käme, würden sich die Eltern sorgen und darüber ärgern, dass doch wieder etwas vorgekommen sei. »Er wird doch kommen bis zum Essen«, sagten sie zueinander, und als nun die Mutter ins Zimmer trat, sprachen sie von allerlei, nur nicht von Frieda. Elschen stand an der Treppe, nun kam der Vater heim, fröhlich und guter Dinge, und fragte gleich, »Ist das Essen schon fertig?« »Es ist noch nicht 1/2 Uhr«, entgegnete Karl, der die Frage gehört hatte. »Es wird gleich schlagen«, meinte der Vater, ging aber doch noch in sein Zimmer. Im Vorplatz berieten leise die Geschwister. »Wenn man nur das Essen ein wenig verzögern könnte«, sagte Karl. »Das will ich machen«, flüsterte Marie, ging in die Küche, zog Walburg zu sich und rief ihr dann ins Ohr. »Frieda ist noch nicht daheim. Der Vater wird so zanken, und die Mutter wird Angst haben. Kannst du nicht machen, dass man später isst?« Walburg nickte freundlich, ging an den Herd, deckte ihre Töpfe auf und sagte dann, »Du kannst der Mutter sagen, den Linsen täte es gut, wenn sie noch eine Weile kochen dürften.« Da sprang Marie befriedigt hinaus. Walburgs Ausspruch ging von Mund zu Mund, und bis es der Mutter zu Ohren kam, waren die Linsen ganz hart. »So«, sagte sie verwundert, »mir kamen sie weich vor, aber wir können ja noch ein wenig mit dem Essen warten.« »Ja, harte Linsen sind nicht gut, sind gar schlecht«, sagten die Kinder. So vergingen 5 Minuten. Inzwischen lief unser Frieder, so schnell er es nur mit seinem Baum vermochte. Jetzt trabte er die Treppe herauf, und bei seinem Klingeln eilten alle herbei, um aufzumachen. Frau Pfäffling merkte jetzt, dass etwas nicht in Ordnung war, und ging auch hinaus. Da stand Frieder ganz außer Atem, mit glühenden Backen, den Christbaum auf der Schulter, und fragte ängstlich, »Isst man schon?« Als er aber hörte, dass die Mutter ihn nicht vermisst hatte und sah, wie man seinen Baum anstaunte und die Mutter so freundlich sagte, »Stell ihn nur ab, du glühst ja ganz«, da wurde ihm wieder leicht ums Herz. Sie meinten alle, der Christbaum gehöre Frieda. »Nein, nein«, sagte dieser, »ich muss ihn einer Frau bringen, ich weiß nur nimmer, wie sie heißt und wo sie wohnt.« Da lachten sie ihn aus und wollten alles genau hören, auch Herr Pfäffling war hinzugekommen und hörte von Friedas Irrfahrten, nahm ihn bei der Hand und sagte, »Nun komm nur zu Tisch, du kleines Dummerle, du!« Die Linsen waren nun plötzlich weich, und wie es Frieda schmeckte, lässt sich denken. Beim Mittagessen wurde beraten, wie man den Christbaum zu seiner rechtmäßigen Besitzerin bringen könnte. »Einer von euch Großen muss mit Frieda gehen, ihm helfen, den Baum tragen«, sagte Frau Pfäffling. »Aber wir Lateinschüler können doch nicht in der Luisenstraße von Haus zu Haus laufen, wie arme Buben, die die Christbäume austragen«, entgegnete Karl. »Wenn mir da zum Beispiel Rudolf Meier begegnete«, sagte Otto, »vor dem würde ich mich schämen.« »So, so«, sagte Herr Pfäffling, »seid ihr zu vornehm dazu? Dann muss wohl ich meinen Kleinen begleiten.« Und er nahm den Baum, der in der Ecke stand, hob ihn frei hinaus, dass er die Decke streifte, und sagte spaßend, »So werde ich durch die Luisenstraße ziehen, eine Schelle nehmen und ausrufen. Wem der Baum gehört, der soll sich melden.« »Ich denke doch«, sagte Frau Pfäffling, »einer von unseren dreien wird so gescheit sein und sich nicht darum bekümmern, wenn auch hier ein Kamerad denken sollte, dass er für andere Leute Gänge macht.« Sie schwiegen aber. Da setzte Herr Pfäffling den Baum wieder ab und sagte sehr ernst, »Kinder, fangt nur das gar nicht an, dass ihr meint, dies oder jenes passt sich nicht, das könnten die Kameraden schlecht auslegen. Mit solchen kleinlichen Bedenken kommt man schwer durchs Leben, fühlt sich immer gebunden und hängt schließlich von jedem Rudolf Meier ab.« Nach dem Essen wurde Herr Hartwig um das Adressbuch gebeten, und mit Hilfe dessen und Friedes Erinnerung war bald festgestellt, dass der Baum in die Luisenstraße Nummer 43 zu Frau Dr. Heller gehörte. Die drei großen Brüder standen beisammen und berieten. »Ich mache mir nichts draus, den Baum zu tragen«, sagte Wilhelm. »Ich hätte gar nicht gedacht, dass es dumm aussieht, wenn ihr es nicht gesagt hättet.« Aber wenn du hinkommst, musst du dich darauf gefasst machen, dass man dir ein Trinkgeld gibt, sagte Karl. Umso besser, wenn es nur recht groß ist. Ich habe ohne dies keinen Pfennig mehr. Die Beratung wurde unterbrochen durch die Mutter, die mit Frieda ins Zimmer kam und sagte, »Die Dame wird gar nicht begreifen, wo ihr Baum so lange bleibt. Trag ihn jetzt nur gleich fort. Otto, du gehst mit. Deinem alten Mantel schadet es am wenigsten, wenn der Baum wetzt.« Diesem bestimmten Befehl gegenüber gab es keinen Widerspruch mehr. Otto musste sich bequemen, Frieda zu begleiten. Sie gingen nebeneinander und waren bis an die Luisenstraße gekommen, als Otto plötzlich seinem Frieda den Baum auf die Schulter legte und sagte, »Da vorne kommen ein paar aus meiner Klasse. Die lachen mich aus, wenn sie meinen, ich müsste den Dienstmann machen. Das letzte Stück kannst du doch den Baum selbst tragen und kannst dich auch selbst entschuldigen, nicht?« »Gut kann ich«, sagte Frieda und ging allein seines Weges. Wie einfach war das nun. Am Glockenzug von Nummer 43 stand angeschrieben »Dr. Heller«. Das stimmte alles ganz gut mit dem Adressbuch und oben im zweiten Stock stand noch einmal der Name. Diesmal war Frieda an der rechten Türe. Otto hatte sich inzwischen seinen Kameraden angeschlossen und war ein wenig mit ihnen herumgeschlendert, denn er wollte nicht früher als Frieda nach Hause kommen. Als er sich endlich entschloss, heimzugehen, war es ihm nicht behaglich zumute. Es reute ihn doch, dass er den Kleinen zuletzt noch im Stich gelassen hatte. In der Frühlingsstraße wollte er mit dem Bruder wieder zusammentreffen. Er wartete eine Weile vergeblich auf ihn, dann ging ihm die Geduld aus, vermutlich war Frieda schon längst daheim. Er hoffte, ihn oben zu finden, aber es war nicht so, das konnte er gleich daran merken, dass er von allen Seiten gefragt wurde, wie es mit dem Baum gegangen sei. Nun musste er freilich erzählen, dass er nur bis in die Nähe des Hauses Nummer 43 den Baum getragen und dann mit einigen Freunden umgekehrt sei. Aber nun hörte man auch schon wieder jemand vor der Glastüre, das konnte Frieda sein, und dann war ja die Sache in Ordnung. Sie machten auf. Da stand der kleine Unglücksmensch und hatte wieder seinen Christbaum im Arm. Sie trauten ihren Augen kaum. »Ja, Frieda, hast du denn die Wohnung nicht gefunden?« riefen sie fast alle zugleich. Da zuckte es um seinen Mund, er würgte an den Tränen, die kommen wollten, und presste hervor. »Neunmal geklingelt, niemand zu Hause!« Sie waren nun alle voll Mitleid, aber sie konnten auch nicht verstehen, warum er nicht oben oder unten bei anderen Hausbewohnern angefragt hätte. Daran hatte er eben gar nicht gedacht. »Deshalb gibt man solch einem kleinen Dummerler einen größeren Bruder mit«, sagte Frau Pfäffling. »Aber wenn der freilich so treulos ist und vorher umkehrt, dann ist der Kleine schlecht beraten.« »Jetzt wird der Sache ein Ende gemacht«, rief Wilhelm. »Ich gehe mit dem Baum, und das dürft ihr mir glauben. Ich bringe ihn nicht mehr zurück.« Und flink fasste er den Christbaum, der freilich schon ein wenig von seiner Schönheit eingebüßt hatte, und sprang leichtfüßig davon. In der Luisenstraße Nummer 43 wurde ihm aufs erste Klingeln aufgemacht, und sofort rief das Dienstmädchen, »Frau Doktor, jetzt kommt der Baum doch noch!« Eine lebhafte junge Frau eilte herbei und rief Wilhelm an, »Wo bist du denn so lang geblieben, Kleiner? Aber nein, du bist ja gar nicht, dir habe ich keinen Baum zu tragen gegeben, der gehört nicht mir.« Wilhelm erzählte von den Wanderungen, die der Baum mit verschiedenen jungen Pfäfflingen gemacht hatte. »Der Kleine dauert mich«, sagte die junge Frau, »das zweite Mal, als er kam, war ich wohl mit meinem Mädchen wieder auf dem Markt. Ich habe nämlich nicht gedacht, dass er noch kommt, und habe einen anderen geholt. Ich brauche ihn schon heute Abend zu einer kleinen Gesellschaft, da konnte ich nicht warten. Was mache ich nun mit diesem Baum? Habt ihr wohl schon einen zu Haus? Ich würde euch den gern schenken.« »Wir haben noch keinen«, sagte Wilhelm. »Also, das ist ja schön, dann nimm ihn nur wieder mit, und dem netten kleinen Dicken, der so viel Not gehabt hat, möchte ich noch einen Lebkuchen schicken. Den bringst du ihm, nicht wahr?« Auch dazu war Wilhelm bereit, und kurz nachher rannte er vergnügt mit seinem Baum heimwärts. Der kurze Dezembernachmittag war schon zu Ende und die Lichter angezündet, als Wilhelm heimkam. Die Schwestern, welche die Ganglampe geraubt hatten, kamen eilig mit derselben herbei, als Wilhelm klingelte, und ließen sie vor Schreck fast aus der Hand fallen, als sie den Baum sahen. »Der Baum kommt wieder«, schrien die Mädchen ins Zimmer. »Unmöglich«, rief die Mutter. »Ja doch«, sagte Karl, »der Baum, der unglückselige Baum.« »Geld«, rief Frieda, »es wird nicht aufgemacht, wenn man noch so oft klingelt.« Aber Wilhelm lachte, zog vergnügt den Lebkuchen aus der Tasche und gab ihn Frieda. »Der ist für dich von deiner Frau Dr. Heller, und der Baummutter, der gehört uns, ganz umsonst.« Als er Pfäffling heimkam, ergötzte er sich an der Kindererzählung von dem Christbaum, aber er merkte, dass es Otto nicht recht wohl war bei der Sache und wollte sie eben deshalb genauer hören. »Also, so hat sich's verhalten«, sagte er schließlich, Vor dem Lachen der Kameraden hast du dich so gefürchtet, dass du den Bruder und den Baum im Stich gelassen hast? Dann heiße ich dich einen Feigling.« Weiter wurde nichts mehr über die Sache gesprochen, aber dies eine Wort, Feigling, vom Vater ausgesprochen, vor der ganzen Familie, das brannte und schmerzte und war nicht einen Augenblick an diesem Abend zu vergessen. Es war auch am nächsten Morgen, an dem 4. Adventssonntag, Ottos erster Gedanke. Es trieb ihn um, er konnte dem Vater nicht mehr unbefangen ins Gesicht sehen. Da trachtete er, mit der Mutter allein zu sprechen, und sie merkte es, dass er ihr nachging und ließ sich allein finden in dem Bubenzimmer. »Mutter«, sagte er, »ich kann gar nicht vergessen, was der Vater zu mir gesagt hat. Soll ich ihn um Entschuldigung bitten? Was hilft es aber? Er hält mich doch für feig.« »Ja, Otto, er muß dich dafür halten, denn du bist es gewesen, und zwar schon manchmal in dieser Art. Immer abhängig davon, wie die anderen über dich urteilen. Da hilft freilich keine Entschuldigung, da hilft nur Ankämpfen gegen die Feigheit, Beweise liefern, dass du auch tapfer sein kannst.« Am Montagnachmittag, als die Kinder alle von der Schule zurückkehrten, fehlte Otto. Er kam eine ganze Stunde später heim, und dann suchte er zuerst den Vater in dessen Zimmer auf. Herr Pfäffling sah von seinen Musikalien auf. »Willst du etwas?« »Ja, dich bitten, Vater, dass du das Wort zurücknimmst. Du weißt schon, welches. Ich bin deswegen heute Nachmittag lang auf dem Christbaummarkt gestanden und hab dann für jemand einen Baum heimgetragen. Drei von meiner Klasse haben es gesehen, und da sind die 20 Pfennig Trinkgeld, die ich bekommen habe.« Da sah Herr Pfäffling mit fröhlichem, warmen Blick auf seinen Jungen und sagte, »Es gibt allerlei Heldentaten, das war auch eines. Nein, Kind, du bist doch kein Feigling.« Ende von »Am kürzesten Tag« aus »Die Familie Pfäffling« von Agnes Sapper. »22. Dezember, Weihnachtabend« von Theodor Storm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Weihnachtabend von Theodor Storm. Die fremde Stadt durchschritt ich sorgenvoll, der Kinder denken, die ich ließ zu Haus. Weihnachten war's, durch alle Gassen scholl der Kinder Jubel und des Markts Gebraus. Und wie der Menschenstrom mich fortgespült, drang mir ein heiser Stimmlein in das Ohr. »Kauft, lieber Herr!« Ein mageres Händchen hielt, feilbietend, mir ein ärmlich Spielzeug vor. Ich schrak empor, und beim Laternenschein sah ich ein bleiches Kinderangesicht. Des Alters und Geschlechts es mochte sein, erkannte ich im Vorübertreiben nicht. Nur von dem Treppenstein, darauf es saß, noch immer hörte ich, mühsam, wie es schien, »Kauft, lieber Herr!« den Ruf ohne Unterlass, doch hat wohl keiner ihm Gehör verliehen. Und ich? War es Ungeschick? War es die Scham, am Weg zu handeln mit dem Bettelkind? Ehe meine Hand zu meiner Börse kam, verscholl das Stimmlein hinter mir im Wind. Doch als ich endlich war mit mir allein, erfasste mich die Angst im Herzen so, als säß mein eigen Kind auf jenem Stein und schrie nach Brot, indessen ich entfloh. Ende von Weihnachtabend von Theodor Storm. Aufgenommen von Sayuri. »23. Dezember. Der Weihnachtstag aus Die Turnachkinder im Winter« von Ida Bin Schädler. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. »Der Weihnachtstag aus Die Turnachkinder im Winter« von Ida Bin Schädler. Endlich, endlich war der Weihnachtsmorgen da. Marianne leuchtete und Lotti wischte den letzten Strich aus, den allerletzten. Kaum waren die beiden imstande, sich anzuziehen vor Wonne, und es gab doch noch so viel zu tun. Im Wohnzimmer brannte die Lampe. Ringsum auf Tischen und Stühlen war eine prächtige Unordnung von Schuhen, Spielzeug und Kleidern, von Körben mit Äpfeln, Kuchen und allerlei anderen Esswaren. Mama richtete Pakete für verschiedene Leute, die sie beschenken wollte. So bekam Theodor Hahn ein paar neue Stiefel, ein Märchenbuch und eine große Tüte voll Backwerk. Für Mischa Tritschek, der immer noch alles Schuhwerk der Familie Turnach solte und flickte, hatte Mama Taschentücher und ein Schreibzeug, für seine Mutter Wollenstoff und Kaffee bereit. »Guten Morgen, Mama! Mama, Weihnacht!« kamen die Kinder hereingesprungen und machten sich eilig auch an ihre Pakete. Das war die letzte schöne Arbeit. Marianne hatte für ihre Geschenke weißes Seidenpapier mit rosa Bändchen. Lottis Sachen wurden in blau gewickelt mit silberner Schnur. Hans aber brachte hellgrüne Bogen und steckte auf alle seine Päckchen kleine Stechpalmenzweige voll roter Beeren. Er hatte die Zweige von Balbines Bruder, dem Gärtner, erhalten. Jedes der Kinder war in einer Ecke beschäftigt und schrie laut auf, wenn ein anderes in die Nähe kam. Lotti legte sich immer mit der ganzen Länge auf ihre Herrlichkeiten, um sie zu verbergen. Der kleine Werner erschien nun ebenfalls und lief mit seinem dicken grauen Springerlein von einem zum anderen, dass man ihm auch so schöne Pakete daraus mache, was die gute Marianne dann tat. Gegen Mittag wurde es immer geheimnisvoller im Hause. Mama schloss die Wohnstube ab und ins Schlafzimmer durfte man auch nicht mehr. Man aß droben in der blauen Stube, doch niemand hatte Zeit, lange am Tisch zu sitzen. Die Kinder wurden hinaufgeschickt auf den Boden, wo sie oft nach dem Essen spielten. Aber heute hielten sie es nicht aus da droben. »Geht hinunter zu Papa«, sagte Mama, »und fragt, ob er Zeit habe, mit euch spazieren zu gehen.« »Ja, Mama, ja, und wenn wir heimkommen, ist Weihnacht da.« Jedes Jahr machte Papa mit den Kindern vor der Bescherung einen weiten Spaziergang hinauf durch den Wald und dann hinunter in die See weit zu Frau Völklein. Es mochte noch so kalt sein, dieser Spaziergang wurde gemacht, und die Kinder sagten, es sei der allerschönste im ganzen Jahr. Als die vier Kinder, Werner war diesmal auch dabei, mit Papa das Haus verließen, kam Theodor Hahn mit glücklichem Gesicht über den Kornplatz, um sein Paket bei Frau Thurnach zu holen. »Aber noch nicht aufmachen, gelt?« mahnte ihm Marianne. »Nein, erst am Abend«, versicherte Theodor. »Ich bekomme ein Christbäumchen.« Unter der Türe der Apotheke standen Rudolf und Silvia. »Freut ihr euch auch so schrecklich?« rief ihnen Hans zu. »Ja, furchtbar«, antwortete Silvia, die mit dem ganzen Gesicht lachte. »Bei uns kommt das Christkind schon um 5 Uhr.« Auf der Brücke liefen die Leute rasch und geschäftig aneinander vorbei, Frauen mit Körben, Männer und Knaben mit grünen Christbäumen auf den Schultern, neu lackierten Puppenwagen oder Schlitten. Jedes Mal, wenn Lotti so etwas Ahnungsvolles erblickte, stampfte sie vor Vergnügen mit beiden Füßen. »Die friert auch«, sagte ein Bäcker an der Kramgasse, der mit einem Blech voll frisch gebackener Stollen aus dem Laden trat. »Nein, ich freue mich bloß so«, rief Lotti. Als man aus der Stadt heraus auf die Höhe kam, wurde es stiller. In dem tiefen Schnee sah man nur einzelne Fußstapfen. Es war das prächtigste Weihnachtswetter. Am Himmel zogen leichte weiße Wolken daher, aus denen der Schnee in feinen Flocken oder einzelnen Sternchen herniederflog. Dazwischen war wieder der blaue Himmel sichtbar und die Sonne schien auf die beschneiten Abhänge. Die ganze Luft war wie silbern. Am Waldeingange standen hohe Tannen, deren Äste sich senkten unter der Last des Schnees. »Papa«, sagte Marianne, »wie das schön ist, durch den prächtigen Wald zu gehen und dabei an das Schöne zu denken, das am Abend kommt.« Lotti war ein Stück voraus und sagte mit lauter Stimme ihr Weihnachtslied in die glitzernde Luft hinaus. In den Tannen piepten die Meisen. Auf einem Aste saß ein Eichhörnchen und guckte neugierig zu den Kindern herunter. Werner, der so einen Schwanz, der wie er es nannte, noch nie gesehen hatte, hatte seine helle Freude. »Komm, komm, ich schenke dir etwas«, rief er und streckte ein Anisspringerlein zu der Tanne hinauf. Papa aber zog seine Uhr. »Vorwärts, Kinder, in 3 Stunden brennt schon der Christbaum.« Da ließen die Kinder Meisen und Eichhorn und fingen auf einmal an zu eilen, dass Papa kaum nachkam und Werner trab laufen musste. Die Seewelt lag einsam und verschneit. Aber als Frau Völklein die Thurnachkinder die Treppe heraufstampfen hörte, kam sie aus ihrer Türe. Grüß Gott, Kinderlein. So kalt und im tiefen Schnee. Ja, und das Wernermännchen auch, mit ganz roten Nasen. Gewiß habt ihr nasse Füße bekommen. Grete soll euch die warmen Schuhe bringen. Die Kinder zogen bereitwillig ihre Schnürstiefel aus. Sie wussten das vom vergangenen Jahr. Es war sehr lustig, mit den viel zu weiten Hauschuhen umherzufahren wie in Kähnen. Dann aber setzte man sich an den Tisch zu einem warmen Tee und Brezeln. Es schmeckte prächtig nach dem langen Spaziergang. Der Tee bei Frau Völklein gehörte durchaus zu den Weihnachtsfreuden der Thurnachkinder. Fritz war nicht da, aber er wurde eingeladen, sich an einem der Feiertage die Bescherung anzusehen. Die Bescherung! Die Kinder standen vom Tische auf. Sie konnten heute nirgends lange ruhig bleiben. Sie schifften in ihren Hauschuhen auf den Gang hinaus zum Fenster. Unter weißer Decke lag der Garten, die Seemauer und der Landungssteg. Das Schiff war aufs Ufer gezogen unter dem Bretterdach. Alles sah aus, als ob es schlafe in dem tiefen Schnee. In der Küche saß Jakob bei seinem Abendbrot. »Jakob, heute ist Weihnacht«, riefen die Kinder. »Ja«, sagte der und steckte das letzte Stück Brot in den Mund. »Hast du dich nicht auch so schrecklich gefreut, als du ein Bub warst?« »Ja, ja, schon. Christbäume waren zwar bei uns im Dorf nicht Brauch.« »Aber du hast doch etwas bekommen. Was hast du denn bekommen?« Jakob besann sich. Eine kleine Stadt hat's einmal gegeben zum Aufstellen und dann jedes Jahr ein paar Winterstrümpfe und einen großen Birnenwecken. Jakob klappte sein Taschenmesser zusammen. Du, Jakob, fing Lotti die Unterhaltung wieder an. Ich finde es schrecklich traurig, eine Kuh zu sein. Lotti, du sagst doch Sachen, riefen Hans und Marianne. Ja, ich meine es im Ernst. Jetzt stehen die Kühe im Stall und wissen gar nichts von Weihnacht. Und heute Abend bekommen sie bloß Heu, wie wenn es ein gewöhnlicher Tag wäre. Das ist doch am besten für sie, versetzte Jakob. Und dann, etwas haben die Kühe vielleicht doch. Sie hatten vor 8 Tagen die Thomasnacht. Die Thomasnacht? Fragten die Kinder. Was ist in der Thomasnacht? Jakob zögerte ein wenig. Bei uns daheim sagen manche Leute, in der Thomasnacht können die Tiere sprechen. Jakob, rief Hans, das glaubst du aber doch nicht. Nein, natürlich, eigentlich nicht. Aber für die Thomasnacht richte ich den Stall doch immer besonders schön her. Man weiß nicht. Und ich möchte es den Kühen gönnen, wenn sie auch einmal im Jahr das Maul auftun dürften. Ja, das wäre nett für sie, rief Lotti. Und es könnte doch wahr sein. Jakob, geh in der Thomasnacht einmal in den Stall und hör zu. Nein, das darf man nicht. Der Großvater hat immer gesagt, er glaube, der heilige Thomas gehe dann durch die Ställe und höre, was die Tiere zu erzählen haben. Und wenn sie klagen, dass man schlecht mit ihnen umgehe, so sage der heilige Thomas es nachher dem lieben Herrgott. Und dann? Fragte Lotti. Aber nun brachte Gritte die Stiefel, die sie mit heißem Sand getrocknet hatte. Eilig und freudig schlüpften die Kinder hinein. Als man unter kahlen, beschneiten Birnbäumen den Weg hinaufging, fing es an zu dunkeln. Droben an der Straße brannten schon die Laternen. Werner marschierte tapfer neben Papa her und hüpfte von Zeit zu Zeit an ihm auf. »Papa, ich schenke dir auch etwas.« »Ja, wenn ich doch nur wüsste, was es ist,« sagte Papa. »Du raten, Papa.« Dann fing der gute Papa an zu raten. »Einen Schlafrock? Einen Zylinderhut? Eine Kutsche? Aha, jetzt weiß ich. Einen Luftballon?« Und der kleine Bursche lachte jedes Mal laut auf. »Nein, Papa, nein!« und kam auf diese Weise vorwärts, ohne etwas von Müdigkeit und Kälte zu fühlen. Die drei Großen gingen hintendrein. »Was ist denn?« rief Papa zurück, als er einen lauten Schrei hörte. »Nichts, Papa«, antwortete Marianne. »Wir mussten bloß ein bisschen schreien, weil wir es fast nicht mehr aushalten.« Zu Hause saß Großmama schon in der blauen Stube. Onkel Alfred war auch da und ging auf und ab. »Geld, Onkel, man kann es fast nicht erwarten«, sagte Lotti. »Um 6 läutet's. Wie lang dauert das noch?« 49 Minuten, 37 und eine halbe Sekunde, sagte der Onkel auf die Uhr schauend. Dann aber setzte er sich ans Klavier und spielte schöne Akkorde. Es klang, als ob Weihnachtsglocken läuteten. Endlich kam auch Mama mit dem Schwesterlein auf dem Arm und Papa. Nun sollte Marianne mit ihrem Lied beginnen. Sie drückte die Hände einen Augenblick ineinander und spürte ihr Herz klopfen. Es war so feierlich, wie alle da still im Kreis saßen. Aber dann fing sie an. »O, du lieber heiliger, frommer Christ«, und sprach die Verse gut und ohne Stocken. Lotti auch. Und einmal mahnte Mama leise. »Nicht so schnell, Lotti.« Als Hans das schöne Weihnachtsevangelium von den Hirten und dem Lobgesang der Engel aufgesagt hatte, stimmte Onkel Alfred am Klavier das liebe alte Lied an. »O, du fröhliche, o, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit.« Alle sangen mit. Papas und Onkel Alfreds Stimmen klangen wie Orgeltöne. Dann aber vernahm man plötzlich einen anderen Ton. Das helle Weihnachtsglöcklein läutete unten, so stark es vermochte. »Mama, jetzt, jetzt!« Mama nickte lächelnd. »Ja, jetzt!« Die Kinder stürzten hinaus und die Treppe hinunter. Die Türe des Weihnachtszimmers war weit offen. Einen Augenblick blieben alle 4 wie geblendet stehen. Strahlend stand der hohe Christbaum da mit seinen Lichtern, seinen farbigen Kugeln, goldenen Nüssen und dem funkelnden Flitter, der über den Ästen hing. So vertraut und doch so zauberhaft, so unbegreiflich schön. Dann aber machte sich Werner von Mariannes Hand los. »O, o Kühe«, rief er in höchstem Jubel und lief in die Ecke, wo man auf einem niedrigen Tischchen seine Sachen aufgebaut hatte. Und nun war der Bann gebrochen. Hans erblickte seinen Platz rechts vom Christbaum. »O, o«, rief auch er und zog einen Schlitten heraus, einen festen Schlitten aus schönem glatten Holz, genau wie er sich ihn gewünscht hatte. »Marianne, sieh wie lang, da können wir zu dritt sitzen.« Doch Marianne hörte nicht. Sie hatte schon ihre Schlittschuhe in der Hand, ein paar prächtige Schlittschuhe, ganz wie die von Lilli Rabus. Marianne wollte sich gleich hinsetzen, um sie an ihrem Fuß zu messen. Aber ihre Augen überflogen den Tisch und erblickten neben allerlei Paketen einen Muffen Pelzkragen, und dahinter stand die Puppenstube neu hergerichtet, mit weißen Vorhängen und grünem Tischteppich, 3 neuen Puppenkindern und einem Papa in grüner Hausjoppe mit einer Zeitung, und am Fenster war ein Blumentisch. Nein, diese Seligkeit. Lotti, sieh doch. Lotti kniete indessen laut mit Entzücken vor einer Wiege, in der ein Wickelkind schlief, mit blonden Härchen und weißem Kittelchen. »Es macht die Augen auf und zu. O, du Schatz«, rief sie und küsste die Puppe und sah dann hinten über der Wiege einen Kramladen. Frisch gestrichen und lockend stand er da, mit Quittenwürstchen und Schokoladenschinken, mit Glasbüchsen voll Zuckererbsen, mit kleinen Brotlaiben und einer Menge weißer Tüten. Das Wickelkind im Arm machte sich Lotte jauchzend an den Laden. Am lautesten aber ging es in Werners Ecke her. Er kreischte geradezu verwonnen über seine Kühe und riss an Onkel Alfred, bis dieser sich zu ihm auf den Boden setzte, um die Tiere anzusehen. »Die heißt Dachs«, schrie Werner, »und die ist böse, die heißt Bär, und das ist der Bläs.« Dann lief er hinter den Ofen und erklärte dem Pferd, dass es Platz machen müsse, weil jetzt Kühe kommen. Es war auch ein Heubündel da. Werner hatte so viel zu tun, dass er die Schachtel mit dem Dorf und das Bilderbuch noch gar nicht betrachten konnte. Hans wusste ebenfalls nicht, wohin sich wenden. Da war ein Buch, das hieß »Das Wunderland der Pyramiden« und hatte eine Menge Bildern von Kriegern, Denkmälern, seltsamen Göttern und Felsengräbern. Das andere Buch trug den Titel »Sigismund Rüstig«. »Marianne, das ist ja die prächtige Geschichte, aus der uns Papa schon erzählt hat.« Aber im selben Augenblick rief Marianne, »Hans, Lotti, seht doch den Christbaum wieder an, wie schön er ist.« Ja, wenn man nur alles zugleich hätte bewundern können. Das Schwesterlein nahm sich am meisten Zeit für den Christbaum. Auf Mamas Arm guckte es mit weit offenen Augen unverwandt in die Lichter und fuhr mit den kleinen Fäusten auf und ab vor Erstaunen und Freude. Balbine, Sophie und Ulrich waren auch hinzugetreten, und da sah man erst, dass Ulrich etwas in der Hand hielt, ein Geschenk für die Kinder. Ein Schiff, das er an den Abenden und Sonntagen aus Holz geschnitzt hatte. »Nein, so etwas Feines, Ulrich«, jubelten die Kinder. Es war weiß-blau und rot gestrichen und hatte ein Segel und ein bewegliches Steuerruder. Das Ganze war so kunstvoll und sauber gemacht, dass auch die Großen es bewunderten. »Ulrich, Sie sind ja ein Schiffbauer erster Güte«, sagte Onkel Alfred. »Sie gehören auf eine Werft und nicht in die Garnkammer.« Ulrich lachte verlegen. Er hatte auch einen Gabentisch und freute sich besonders über Lottis Pulswärmer. Aber vergnügt sah er immer wieder hinüber zu Hans, der das schöne Schiff auf seinen Tisch stellte, mitten unter die Herrlichkeiten, die noch gar nicht alle entdeckt waren. Da gab es ein Taschenmesser, warme Winterhandschuhe, ein Reißzeug mit dunkelblauem Sammet ausgeschlagen, einen Rucksack mit allerlei nützlichen Nebentaschen. Es war fast zu viel. Hans zog Marianne mit Gewalt herüber, dass sie ihm helfe bewundern. »Ja, Hans, prachtvoll, reizend«, stimmte Marianne ein. »Aber komm, sieh meinen Malkasten an. Bitte nur den. Es sind 15 Farben und 4 Pinsel.« Hans besichtigte den Malkasten. Als er aber gleich wieder zu seiner Bescherung hinüberlief, holte sich Marianne Balbine, damit sie helfe, das Komödchen von Großmama betrachten, und die hübsche Schürze, die Zopfbänder, die Gamaschen und das Buch, das Roland und Elisabeth hieß und gewiss wunderschön zu lesen war. Lotti hatte sich Ulrichs bemächtigt. Er musste das Wickelkind besehen, die gefüllte Federschachtel, den kleinen Pumpbrunnen, den Baukasten und den Regenschirm mit einer Trottel, wie der von Mama. Der fröhliche Lärm wurde immer größer, dann um Papa und Mama, Großmama und Onkel Alfred auch an ihre Tische getreten waren und mit Ausrufen der Freude und Überraschung ihre Geschenke entgegennahmen. Die Kinder liefen von einem zum anderen und standen gespannt dabei, wenn ihre kleinen Pakete aufgemacht wurden. »Alles blau mit Silberschnur ist also von mir«, verkündete Lotti. Mama wickelte das Rumpelstilzchen aus. Großmama war entzückt von Hansens rosa Pappschachtel, in der Mariannes Blumenkarten lagen. Papa aber entdeckte Werners großartiges Geschenk. »Gelb, Papa, das hast du nicht erraten können«, triumphierte der Kleine und ruhte nicht, bis der arme Papa ein Stück von dem dicken grauen Springerlein versuchte. Dann machte Onkel Alfred mit vielen Umständen Mariannes und Lottis Päckchen auf und hob behutsam den Tintenwischer heraus. »Reizend!« »Für die Tinte«, sagte Lotti und sah den Onkel stolz an. »Tinte?« wehrte dieser. »Nein, dafür ist dieses Kunstwerk zu kostbar. Höchstens meine Tränen wische ich damit ab.« »Aber Onkel, du weinst ja nie«, riefen Marianne und Lotti belustigt. »Nie, wohl mir jetzt gerade Tränen der Freude und Rührung entlockt.« Und Onkel Alfred fuhr sich mit dem Tintenwischer über die Augen. Dann aber befestigte er ihn an seinem Knopfloch und erklärte, er werde ihn als Verdienstorden tragen. In dem Getümmel schoss auch noch Schnauzel hin und her, aufgeregt durch die Lichter, den Lärm und die Wurst, die er geschenkt bekommen hatte. Papa hatte ihm die Hälfte davon gegeben und die andere in die Höhe gehalten. »Du begreifst, Schnauzel«, hatte er gesagt. »Wenn du sie jetzt frisst, so hast du morgen nichts mehr.« »Wow«, bellte Schnauzel und wedelte heftig mit dem kurzen Schwanze, was jedenfalls heißen sollte. »Ja, ich begreife, aber ich will sie doch gern heute noch«, worauf Papa ihm das zweite Stück aushändigte, damit auch er an diesem Abend seine ganze Freude habe. Die gute Mama und Sophie machten es sich gemütlich, dass man im Weihnachtszimmer zu Nacht essen konnte. Man ließ sich's gut schmecken, aber das Beste war doch, dass man hinter sich all die wunderschönen Sachen wusste. Ja, man durfte, was sonst verboten war, mitten vom Essen weglaufen, zur Puppenstube, zum Schlitten und zum Schiff, zum Wickelkind, zu den Kühen und zu den Körbchen mit Backwerk, die auf den Gabentischen standen und aus denen man sich ein paar recht feine Stücke zum Nachtisch aussuchte. Schrecklich aber war es, als Mama anfing, vom Schlafengehen zu sprechen. Mama, wenn man doch die Betten da heraus zum Christbaum stellen könnte, rief Lotti. Zum Glück hielt das Gute-Nacht-Sagen und das Danken die Kinder noch ein Weilchen im Zimmer zurück. Man hatte für so viel zu danken. Werner lief auf Papa zu. Papa, hast du dem Christkind gesagt, dass es mir Kühe schenken soll? Ja, Werner Mann, dann gebe ich dir für jede einen Kuss. Und der Kleine rannte eifrig hin und her zwischen Papa und seinen Kühen, damit es nur ja richtig werde mit dem Küssen. Er wäre nie fertig geworden, wenn Sophie ihn nicht endlich gepackt hätte. Glücklich erwischte er aber noch den Dachs, behielt ihn fest im Arm bis in den Schlaf hinein. Lotti stellte ihr Schatzkind mit der Wiege neben ihr Bett. Hans legte sein Land der Pyramiden und den Sigismund rüstig unter das Kopfkissen, damit er auch im Schlafe die beiden Bücher spüre, und Marianne hängte ihre Schlittschuhe an den Bettpfosten, wo man sie bei jeder Bewegung konnte klirren hören. Nach der Spannung und der Freude des Tages schlummerten die Kinder bald ein. Aber in der Nacht, als es im Hause ganz still geworden, erwachte Marianne, und es überkam sie eine unbezwingliche Lust nach dem Weihnachtszimmer. »Lotti«, flüsterte sie, »Lotti, ich muss hinübergehen und den Christbaum ansehen.« »Ich auch«, sagte Lotti, und beide stiegen aus ihren Betten und schlüpften hinaus ins Weihnachtszimmer. Es war nicht ganz dunkel. Das Laternenlicht vom Kornplatz fiel auf den Christbaum, von dem ein feiner Tannenduft ausströmte. Zwischen den Zweigen leuchteten die vergoldeten Nüsse und die kleinen weißen Zuckerherzen. Die feinen Silberfäden, die über den Ästen hingen, zitterten leise. Hoch oben an der Spitze des Christbaums aber glänzte der große Stern. Marianne und Lotti hielten sich an der Hand. »Marianne«, flüsterte Lotti, »es ist ganz sicher, dass es ein Christkind gibt. Wer könnte sonst so etwas Wundervolles wie einen Christbaum ausdenken?« »Kinder, Kinder«, rief jetzt auf einmal Mama aus ihrem Zimmer. »Meint ihr, ich hätte euch nicht gehört. Seid vernünftig und geht nun schnell in eure warmen Betten.« Mamas Stimme tönte aber sehr freundlich und fröhlich. Gewiss war Mama einst als Kind auch hinausgehuscht ins Weihnachtszimmer, um zu sehen, wie schön und geheimnisvoll der Christbaum bei Nacht sei. Ende von »Der Weihnachtstag aus die Tour nach Kinder im Winter« von Ida Bin Schädler, aufgenommen von Elli, November 2009. »24. Dezember. Die Weihnachtsgeschichte nach der Lutherbibel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Lukas Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 20. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, war ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias, und sein Weib war von den Töchtern Aarons, welche hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und wandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar, und waren beide wohl betagt. Und es begab sich, da er des Priesteramts pflegte vor Gott zur Zeit seiner Ordnung, nach der Gewohnheit des Priestertums, und an ihm war, dass er räuchern sollte, ging er in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volks war draußen und betete unter der Stunde des Räucherns. Es erschien ihm aber der Engel des Herrn und stand zur rechten Hand am Räucheraltar. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam ihm eine Furcht an. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, des Namen sollst du Johannes heißen. Und du wirst es Freude und Wonne haben, und viele werden sich seiner Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und wird noch im Mutterleibe erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird der Kinder Israel viele zu Gott, ihrem Herrn, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungläubigen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein bereitet Volk. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Wobei soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und mein Weib ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden, dass ich dir solches verkündige. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis auf den Tag, da dies geschehen wird. Darum, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, welche sollen erfüllt werden zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel verzog. Und da er herausging, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er ein Gesicht gesehen hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, da die Zeit seines Amts aus war, ging er heim in sein Haus. Und nach den Tagen ward sein Weib Elisabeth schwanger und verbarg sich 5 Monate und sprach: Also hat mir der Herr getan in den Tagen, da er mich angesehen hat, dass er meine Schmach unter den Menschen von mir nähme. Und im 6. Monat ward der Engel Gabriel gesandt von Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu der Jungfrau, die vertraut war mit einem Manne mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Gegrüßet seist du, Holdselige, der Herr ist mit dir, du Gebenedeite unter den Weibern. Da sie ihn aber sah, erschrak sie über seine Rede und gedachte: Welch ein Gruß ist das! Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Stuhl seines Vaters David geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich. Und seines Königreiches wird kein Ende sein. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Gefreunde, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und geht jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, was du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Maria stand auf in den Tagen und ging auf das Gebirge eilends zu der Stadt Judas und kam in das Haus des Zacharias und grüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth war des Heiligen Geistes voll und rief laut und sprach: Gebenedeit bist du unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Und woher kommt mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Siehe, da ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte mit Freuden das Kind in meinem Leibe. Und o selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und des Namen heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Stuhl und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Er denkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel wieder auf, wie er geredet hatte zu unseren Vätern, Abraham und seinem Samen ewiglich. Und Maria blieb bei ihr bis 3 Monaten. Danach kehrte sie wiederum heim. Und Elisabeth kam ihre Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Gefreunde hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte, und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am 8. Tage, da kamen sie zu beschneiden das Kindlein und hießen ihn nach seinem Vater Zacharias. Aber seine Mutter antwortete und sprach: Mitnichten, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr: Ist doch niemand in deiner Freundschaft, der also hieße. Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn wollte heißen lassen. Und er forderte ein Täflein und schrieb also: Er heißt Johannes. Und sie verwunderten sich alle,